Thorax. Widerhall, das Halle-Magazin auf Radio Korax. 95,9. Wir haben 17 Uhr, das heißt, es ist Zeit für den Widerhall. Am Mikrofon begrüßt euch Vito aus dem schönen Studio 3 am Unterberg bei Radio Korax. Heute habe ich für euch folgende Themen dabei. Gleich widmen wir uns dem Thema patriarchaler Gewalt und dem Tag gegen patriarchale Gewalt. Dazu haben wir ein Interview für euch vorbereitet. Dann um 17.25 Uhr schauen wir auf die Veranstaltungen und Termine. Dann, was auch mal ein sehr brisantes Thema ist, es sind Fördermittel für Jugendkultur, für Jugendzentren und so weiter. Damit beschäftigen wir uns mit den freien Trägern in Halle, denn die schlagen Alarm. Da sieht es mit der Finanzierung ein bisschen schwierig aus, da hören wir nachher rein. Dann beschäftigen wir uns mit den gesellschaftlichen Ursachen und Prävention von Femiziden. Und dann am Schluss haben wir nochmal ein Gespräch über die Generation Deutschland, ein Gespräch über Bildung und Populismus. Und am Ende gibt es noch einen kleinen Programmausblick. Und dazwischen habe ich ein bisschen Musik für euch vorbereitet. Wir gehen jetzt gleich mal rein. Ein bisschen musikalisch habe ich für euch ein bisschen Oldschool-Rap dabei. Eric B. und Rakim. Viel Spaß. This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. When all is ready, I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. Pump that bass. Would you mind saying that again? You make me feel so good. We interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin from our on-the-spot passport. Oh my God. The music just turns me on. Of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence, thinking how could I get some dead presidents. I need money. I used to be a stick up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up, roll up, roll up. I used to roll up, roll up. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. You still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street whistling this, feeling out of place, cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a tape for me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish, but without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full. Pump up the volume. Pump that bass. You go to your girl's house and I go to mine, cause my girl is definitely mad cause it took us too long to do this album. Yo, I hear what you're saying, so let's just pump the music up and count our money. Yo, but check this out. Yo, Eli, turn the bass down and just let the beat keep on rocking. And we outta here. Pump up the volume. Wait a minute, you better talk to my mother. Rex 95.9. Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt. Also gegen. Heute ist der internationale Tag gegen patriarchale Gewalt. Überall sind Demos. Auch in Halle. In einer halben Stunde geht es los. Ab 17.30 Uhr am Leipziger Turm. Auch in Dresden sind Menschen auf die Straße gegangen heute. Wir haben im Morgenmagazin mit der Organisatorin Dr. Jessica Bock gesprochen. Vergangene Woche ist erneut die Bundeskriminalstatistik veröffentlicht worden. Wieder Anstieg von häuslicher Gewalt. Ein Viertel, also ein Anstieg von einem Viertel in Deutschland. Wir sprachen mit ihr, wie bewertet sie denn den, wie bewertet die Sprecherin des Landesfrauenrats Sachsen die Situation für Frauen und queere Personen in Deutschland? Gerade wenn sie auf diese neuen Statistiken schaut. Die Zahlen zeigen deutlich, dass wir bei dem Thema gegen Frauen, Gewalt gegen Personen, dass wir es in einem gesamtgesellschaftlichen Problem das dringend Lösungen und Infrastrukturen braucht. Und der heutige Tag dient dazu, das Thema aufmerksam zu machen und die öffentliche, ja, die Bevölkerung, aber auch nochmal die Politik zu sensibilisieren und auch mal schnell handeln. Das Thema Gewalt an Frauen und der Kampf, das ist eigentlich so, die Frauen bewegen selbst, das muss sagen. Und dass wir heute die Sache begehen, ist ein Ergebnis der unbewegten Kämpfe der 1970er. Da wurde das Thema auch posiert, auch ja improvisiert und so auch breiter öffentlich getragen. Und dieser Druck der Ausgewolle durch Pässe, durch und führte dazu, dass 1991 der Tag international angeführt wurde, dazu dienen, zu sensibilisieren und Öffentlichkeit herzustellen. Und die Zahlen zeigen, dringendes Handlungsverfahren, das Gewaltschutzgesetz ist wichtiger Schritt, aber die Frauen haben erst 2030 oder 2032 einen Rechtsbruch auf einen kostenlosen Frauen- und auf Berater. Das ist natürlich zu spät. Es muss eigentlich sofort umgesetzt werden. Wir können nicht noch mehrere Jahre warten und Frauen mit aussetzen und nicht den Schutz und Unterstützung anbieten, die sie eigentlich brauchen. Und die Dinge zeigen auch wirklich das Sein, da wir sein im Land Lebensgefahr bedeuten. Das ist der eigentliche Skandal. Es kann sein, die Hälfte der Bevölkerung hier, ja, in dieser Gesetz ist dieser Meinung nach grundgesetzwidrig, ne? Dass Menschen unabhängig ihrer Herkunft, des Geschlechts, ihrer Orientierung und so weiter halt Schutz bedienen und auch in Freiheit und Würde hier leben können. Mhm. Also Sie haben eben gerade auch schon skizziert, dieser internationale Aktionstag gegen patriarchale Gewalt oder Gewalt an Frauen und Mädchen, wie er auch früher mal hieß, ist ja schon auch ein Aktionstag, der jetzt nicht neu ist, sondern in Tradition von 30 Jahren steht. Nun sind 30 Jahre schon auch ein, ich sag mal, happiger Zeitraum, also ein langer Zeitraum. Inwiefern haben sich denn Forderungen in diesen drei Jahrzehnten verändert? Also die Forderungen sind eigentlich im Großen und Ganzen gleich geblieben, nämlich dass eine ausreichende Infrastruktur an Schutzangeboten, Frauenhäusern mit ausreichend Plätzen, mit Beratungsangeboten, dass das da ist, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Und was auch gleich geblieben ist, ist die Forderung nach Prävention. Es darf ja erst gar nicht zur Gewalt und zu Übergriffen kommen, sondern es müssen Maßnahmen ergriffen werden, gesamtgesellschaftliche Maßnahmen, um ja also auch die Gewalt entsprechend zu verhindern. Und da fehlt es auf jeden Fall auch noch an entsprechenden Investitionen, zum Beispiel in die Täterarbeit, dass hier auch mit Männern kritisch gearbeitet wird und daran gearbeitet wird, nicht mehr gewalttätig zu sein. Es muss auch noch viel stärker investiert werden in ja, Schulungsmaßnahmen für Polizei, für die Justiz. Und wir müssen auch diese Präventionsmaßnahmen und Interventionsmaßnahmen zusammendenken, also auch verschiedene Institutionen zusammenbringen, sei es Gleichstellungsbeauftragte, Frauenhäuser, aber auch Jobcenter zum Beispiel, um auch ökonomische Gewalt mit im Blick zu haben, zum Beispiel wenn der Partner auch hier ganz bewusst und gezielt Geld zurückhält und die Frau auch in so einem ja, Abhängigkeitsverhältnis bringt. Also verschiedene Akteurinnen zusammendenken, zusammenbringen und die auch personell und finanziell ausreichend ausstatten. Und das muss, wie gesagt, eigentlich jetzt passieren und nicht Anfang 2030. Dasselbe resümiert auch eine Studie, die vor 5 Tagen veröffentlicht wurde von der Universität Tübingen. Also das erste Mal in der bundesdeutschen Wissenschaftsgeschichte hat sich ein Forschungsteam mit Femiziden beschäftigt. Und darin kommen eben die WissenschaftlerInnen ja, zu dem Punkt, dass es mehr Schutz- und Beratungsangebote in Deutschland braucht, also eben diese Präventivmaßnahmen, von denen Sie gesprochen haben, und zugleich auch die Polizei sensibler geschult werden sollte, eben als Anlaufstelle von Betroffenen, damit halt auch betroffene Menschen von patriarchaler Gewalt eben die Vorfälle und die Straftaten melden und bei den Behörden, bei der Polizei. Außerdem ist die Studie recht wohlgesonnen, diesen Vorstoß, der ja auch dieses Jahr recht präsent in den Medien ist, von der Einführung einer elektronischen Fußfessel für Gewalttäter. Also, dass eben Gewalttäter diese Fußfessel tragen und dadurch Opfer vor erneuter Verfolgung geschützt werden, weil die Ortung der Täter dadurch gewährleistet wird. Außerdem geht es in der Studie auch um die Mehrsprachigkeit im Gewaltschutz, aber auch um bessere Finanzierung für Initiativen, oder es wird eine gefordert, die Sie ja auch gerade genannt haben. Genau, für wie realistisch beziehungsweise auch realisierbar sehen Sie denn diese ganzen Schritte, die auch wissenschaftlich belegt sind, dass sie notwendig sind, eben in einer politischen Situation, wie sie in Sachsen, aber auch in Sachsen-Anhalt jetzt bei der anstehenden Landtagswahl nun mal zugegen sind? Ja, da sprechen Sie doch einen sehr bunten Punkt an, und so klar und richtig die Forderungen sind, sehe ich dann doch Schwierigkeiten, was den politischen Willen der Regierungsparteien betrifft. Wie gesagt, die Forderungen sind alle nicht neu. Wir bekommen immer wieder Studien, die auch neue Erkenntnisse liefern und auch Forderungen, die wir lange erheben, auch nochmal untermauern mit aktuellen Zahlen. Aber ich sehe das derzeit so, dass der politische Wille doch, ich drücke es mal so aus, recht begrenzt ist. Weil sonst hätten wir doch die Maßnahmen schon längst da, sonst hätten wir doch die Frauenhausplätze von 21.000 wären ja auch schon längst da. Wir haben ja auch schon seit Jahrzehnten die Istanbul-Konvention, die auch Deutschland ratifiziert hat, und auch hier mangelt es noch an konsequenter Umsetzung. Und es zeigt, dass auch hier in der Politik ja das Leben von Frauen doch vielleicht nicht die Priorität hat, die es haben sollte. Und das müsste dringend geändert werden. Und durch die Zunahme rechter, rechtsextremer Bewegungen, durch Wahlerfolge einer AfD, sehe ich da durchaus die Gefahr, dass das, was hart erkämpft wurde und die Strukturen, die wir jetzt haben, dass das droht, abgebaut und nicht weiter finanziert werden wird. Ja. Und auch um so ein bisschen politisch Aufmerksamkeit eben auf das Thema und die ganzen Forderungen und Präventionsmaßnahmen oder Ideen zu legen, hat eben der Landesfrauenrat Sachsen eine Aktionswoche rund um den 25. November organisiert. Also der 25. November ist eben der Aktionstag gegen patriarchale Gewalt. Aber der Landesfrauenrat Sachsen und Sie auch als Vorsitzende waren der Meinung, eben noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr inhaltliche Arbeit und auf den Tag und auf das Thema zu legen. Und dazu finden seit dem 19. November eben einige Veranstaltungen statt. Ich habe hier auch das Programm vorliegen. Da gab es zum Beispiel Demoschilder basteln, eine Abendandacht, ein feministischer Puzzleabend, aber auch so Selbstbehauptungsworkshops, starke Worte, Wege aus dem Schweigen. Also eigentlich ein recht vielfältiges Programm, was auch verschiedene Menschen, Gruppen und Generationen ansprechen sollte. Heute natürlich die Demo, ein kleines Highlight dieser Aktionswoche, aber die Woche geht noch bis morgen. Und was erwartet denn die Menschen in Dresden morgen noch? Also was unter anderem noch geplant ist, ist eine Filmvorführung zu dem Thema Gewalt gegen Frauen, auch andere Institutionen, was seit einigen Jahren auch am 25. November mit unternommen wird, ist, dass öffentliche Gebäude orange angestrahlt werden, um auf das Thema aufmerksam zu machen, um zu sensibilisieren und auch mit Menschen dann vor Ort ins Gespräch zu kommen. Auch das passiert hier in Dresden unter anderem beim Jobcenter, aber auch an anderen Einrichtungen. Was auch passiert ist und ich denke auch noch in anderen Orten in Ost- und Mitteldeutschland ist, dass zum Beispiel orangene Bänke aufgestellt werden, auch um auf das Thema aufmerksam zu machen und hier auch einen Austausch zu ermöglichen und entsprechend zu sensibilisieren. Und die Kundgebung ist das Ergebnis eines breiten, ja, frauenbewegten feministischen Bündnisses. Initiative waren hier vor allen Dingen auch junge, engagierte Feministinnen, und unterstützt werden sie auch durch Frauenvereine, Gleichstellungsbeauftragte, den Deutschen Gewerkschaftsbund Sachsen und auch durch uns vom Landesfrauenrat Sachsen. Das ist ein breites Bündnis und genau so müssen wir auch agieren, um ja, eine starke feministisch-politische Kraft zu sein und uns auch nicht auseinander dividieren zu lassen. Also auch wir fordern das, und das leistet das Gewalthilfegesetz leider nicht. Es braucht auch Schutzangebote, Infrastrukturen für queere Menschen, die auch von Gewalt betroffen sind. Das ist auch eine Forderung, die wir als Landesfrauenrat auch auf jeden Fall mit unterstützen. Und das ist ganz wichtig, dass die Personengruppen da auch nicht gespalten werden. Das ist sonst sehr fatal. Ja, gerade weil auch Transfrauen ja einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt sind. Also zum einen eben durch ihre Transidentität, zum anderen eben als weiblich gelesene Person, ist auf jeden Fall auch die Integration bzw. den Miteinbezug und Schulter an Schulter mit Queeren und vor allem auch Trans- und Intercommunities zu kämpfen, auch eine wichtige Konzentration von Energie und Stärke. Sie als Vorsitzende vom Frauenrat Sachsen sprechen auch auf der Demo in Dresden. Was behandeln Sie denn in Ihrem Redebeitrag und welche weiteren Themen werden gesetzt in Dresden? Da ich vom Hause aus Historikerin bin und mich mit der Geschichte der Frauenbewegungen bzw. Frauen- und Geschlechtergeschichte befasse, werfe ich doch auch nochmal einen Blick zurück in die vergangenen Kämpfe und wie auch da die Diskussionen und Debatten stattgefunden haben, um auch nochmal dafür zu sensibilisieren, dass dieser Kampf gerade mal ein halbes Jahrhundert alt ist. Und das ist, wenn wir Kontext Geschichte haben, kein langer Zeitraum, sondern ein sehr kurzer. Das heißt, das, was wir bislang erreicht haben an Strukturen, an Sensibilität, an politisch Erreichten, das ist wirklich sehr jung, das ist eigentlich noch am Wachsen und das soll zeigen, dass wir diese Ziele nicht aufgeben dürfen und da auch immer wieder hart darum kämpfen müssen, dass es weitergeht. Und was die anderen Redebeiträge betrifft, da bin ich leider in Unkenntnis, aber ich denke, dass Sie auch noch mal darauf aufmerksam machen, welche Maßnahmen es jetzt braucht und warum dieses Thema auch noch mal wirklich wichtig ist und dass es sich hier um ein Thema handelt, das die gesamte Gesellschaft angeht, dass wir es mit einem Problem zu tun haben, das in allen Gesellschaftsschichten vorkommt, unabhängig von Herkunft, Nationalität oder Religion. Auch das müssen wir immer wieder benennen. Und ja, dass wir immer noch in einem ja patriarchalen Geschlechterverhältnis leben, das diese Gewalt begünstigt und noch damit die Hauptursache ist, dass Frauen dieser Gewalt ausgesetzt sind. Das sagt Dr. Jessica Bock vom Blauen, die Vorsitzende vom Frauenrat Sachsen und Mitorganisatoren vom heute stattgefundenen Demonstration in Dresden gegen patriarchale Gewalt. Wir hören jetzt von PLH den Song Eier, der sich auf jeden Fall auch mit dem Thema patriarchaler Gewalt auseinandersetzt. Und gefakte Lashes, aber lege Wert darauf, dass meine Mucke hier noch recht ist. Halte erfolglose Typen gern beschäftigt, denn Männer Ende 40 finden mich im Video hässlich. Toys machen ihr Mund auf, weil ihr Sound der letzte Dreck ist, aber wissen ganz genau, dass ich auf diesem Beat der Chef bin. Eigentlich meine ich Chefin, Typen haben Angst vom Gendern, aber brette ich über Boom-Bap, kriegen Oldschool einen Ständer. Komm mit Strap-On ins Game und nehme Deutschrap-Doggy. Rappen Weiber übers Ficken, sind wieder alle am Heulen. Rapper vergewaltigen und benehmen sich wie die Säue, trotzdem findest du sie weekly bei Deutschrap rasch neu. Ich nehm den Laden auseinander, das ist für mich neu. Standard NPCs von to the top und lassen Würde dann als Panther. Ich bewahre noch meinen Anstand in meinem Rücken, ganze Mannschaft. Deine Gruppe spuckt Krusttöne, aber singt nur bei den Amjas. 10 Jahre schon auf der Suche nach Eiern. Deutschrap ein Loch nur aus Tätern und Freiern. Ich bin wieder mit meinen Schwestern am Feiern. Sie nennen uns Schlampen, sind trotzdem am Geier. 10 Jahre schon auf der Suche nach Eiern. Deutschrap ein Loch nur aus Tätern und Freiern. Ich bin wieder mit meinen Schwestern am Feiern. Sie nennen uns Schlampen, sind trotzdem am Geier. Breite Schultern, kleine Titten und den Teufel auf den Lippen. Sie nehmen Scheine in die Hand, ich geh ins Gym für stabilen Rücken. Ich bin immer on the run, ich bin immer on a mission. Alle Sprüher wollen hitten, weil ich Deutschraps TGB bin. Ob in Pinte oder Fitte, ich bin immer gern am Leben. Deine Jungs heulen wegen Muskelkater vom nach unten treten. Guck dir meine Schwestern an. Alle Top-Athleten trugen Päckchen, jetzt Pakete. Ja, so bleiben wir im Training. Ihr wart einmal im Gym und macht auf Eifer. Ihr seid peinlich, Digga, du brauchst keine Gummis. Du verhütest mit der Mainz, du hältst auf Moki Monolog. Doch dafür haben wir keine Zeit, der kommt nur Scheiße aus dir raus. Wie beim FDP-Parteitag. Bin mit Tippex auf Toilette, weiße Linien, Zigarette. Bisschen Lipgloss, große Fresse, paar Promille auf dem Kessel. Sind am Tresen heute die Letzten, sind im Auto schön am Zechen. Du machst Hack mit kleiner Bastard, komm doch rüber, um zu testen. 10 Jahre schon auf der Suche nach Eiern. Deutschrap ein Loch nur aus Tätern und Freiern. Ich bin wieder mit meinen Schwestern am Feiern. Sie nennen uns Schlampen, sind trotzdem am Geier. 10 Jahre schon auf der Suche nach Eiern. Deutschrap ein Loch nur aus Tätern und Freiern. Ich bin wieder mit meinen Schwestern am Feiern. Sie nennen uns Schlampen, sind trotzdem am Geier. 10 Jahre schon auf der Suche nach Eiern. Deutschrap ein Loch nur aus Tätern und Freiern. Ich bin wieder mit meinen Schwestern am Feiern. Sie nennen uns Schlampen, sind trotzdem am Geier. Toys, Toys, nur noch Toys am Start, fett. Eier! Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was hat Ihnen exakt gefehlt? Eier! Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was Sie schon seit Wochen eingefordert haben. Haben Sie richtig verstanden? Sag ja, Eier, wir brauchen Eier! This is Radio Corux 95.9. Wir sind Radio Corux auf der 95.9. Wir senden live aus dem Untergrund. Und heute haben wir wieder ein paar spannende kulturelle Veranstaltungen für euch rausgesucht. Grüße gehen raus an Hannes, der macht das nämlich irgendwie jeden Tag für uns. Ja, der erste Advent ist zwar noch ein paar Tage entfernt, aber am Adventskalender sind auch noch alle Türchen zu. Zumindest, wenn man sich an die Regeln hält. Oder die Schokolade schmeckt zu gut. Aber trotzdem wird es heute schon weihnachtlich in Halle. Die Korrespondenten des Klangkombinat Allegro und der Medizinchor präsentieren heute Abend nämlich ihr alljährliches vorweihnachtliches Konzert in der Konzerthalle Ulrichskirche. Neben Weihnachtsliedern gibt es auch A-Cappella-Gesang, Popmusik und Rocksongs auf die Ohren. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr. Es gibt keinen festen Eintrittspreis, aber um eine Spende von 10 Euro pro Person wird gebeten. Ebenfalls musikalisch, aber etwas klassischer, geht es heute in der Marktkirche zu. Dort werden das Magnifakt von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie Messe B-Dur von Franz Schubert aufgeführt. In der Klassik hat man immer schwierige, komplizierte Namen anscheinend. Außerdem erklingt die lyrische Suite Fürkat gut. Gott in Verkleidung von Lars-Erik Larsson, bei der Gott Apollo dazu verdammt wird, ein Jahr lang als Mensch aufzutreten und als Landarbeiter zu dienen. Die musikalische Leitung des Konzerts haben vier AbsolventInnen der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle. Sie legen mit diesem öffentlichen Konzert ihre Prüfung im Fach Chor und Orchesterleitung ab. Karten gibt es an der Abendkasse und kosten normal 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Und für Studierende sogar nur 5 Euro. Also, da muss man mit dem Studieren anfangen. Ja, weiter geht's. Im Sasi könnt ihr heute den dänischen Spielfilm Sauna schauen. In dem Film geht es um Protagonisten Johan. Ein schwuler Mann in Kopenhagen, der im Nachtleben schwelgt, bis er William, einen Transmann, kennenlernt. Ihre tiefe Liebe stellt die gesellschaftlichen Normen in Bezug auf Geschlecht, Identität und Beziehung in Frage. Eine erwähnenswerte Besonderheit bei dem Film ist, dass William, der Transmann, in den sich der Protagonist verliebt, tatsächlich auch von einem Transmann gespielt wird. Was leider nicht sehr häufig vorkommt. Der Film wird in seiner Originalsprache mit Untertitel gezeigt. Heute 21 Uhr im Sassi, in der kleinen Ulrichstraße. Die Tickets kosten normal 9 Euro und ermäßigt, steht hier ermäßigt, aber steht nicht, wie viel es ermäßigt ist. Ja, wir machen ein bisschen weiter mit Musik. Ich habe für euch ein paar Hip-Hop-Classics noch dabei natürlich. Ich glaube, wir widmen uns heute natürlich auch noch anderen Musikgenres. Ich habe für euch jetzt die Beginner am Start. Yes, yes, ja. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Song ich auf den Teller gelegt habe, leider. Leider, das habe ich schon gemacht, bevor ich die Veranstaltungshinweise vorgelesen habe. Egal, hören wir einfach rein, dann werden wir es feststellen. Wir hören uns dann in 3 bis 4 Minuten oder so wieder nach dem Song. One time, yes, yes, T-Mines Bush, 70 Milliarden. Wickeder MC mit Flows pur Natur wie Sensi und Freestyles näher am Geschehen als jedes Hip-Hop-Fancy. Fuchs mich in die Materie, das Möglichkeit unbegrenzt gibt. Leider folgen viele falschen Vorbildern und lernst nie, das Publikum zu rocken, das auf einer anderen Frequenz liegt. Was uns nicht betrifft, wenn man unsere Bühnenpräsenz liebt und Rap-Exzellenz sieht, die sich der Vorstellungskraft vieler entzieht. Sam Similia und die Beginne erkennt sie. Oh. Au, der Markt knurrt wie Sau. Ich hau ab aus meinem Bau. Schließ die Tür, ziehe durchs Revier, markiere hier und da mal, dass ich da war. Höre Gelaber, schleiche gerade über die Promenade, Zeuge einer großen Maskerade. Große Buchstaben, grelle Farben, die mir sagen, dass sie Kabelfernsehen haben. Gestik vom gern gesehenen, aber jeder Fuchs weiß, dass ähnliche Garderobe heute leider nicht mehr Schutz heißt. Deshalb schnupper ich, was befindet sich darunter? Immer auf der Hut. Rudel da rund, jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, der Rudel rockt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, der Rudel rockt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, der Rudel rollt, Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, der Rudel rollt. Wir haben Boden wie Gabi, Mikros als Boden für Rap schon. Verboten Quoten, MCs auf unterm Boden zu toben. Durch Kreuz und Wälder, wir werden älter, alter wird's älter. Egal, nicht für einen warmen Platz, bin ich beim Major. Press Vitamine aus Rap, wie aus Orangen Granini. Verteil Beginner, Sticker wie Panini. Ernt Platini ohne I und ohne Style tauschen. Wenn ich mega beide gestalte, ich hier zum Reihen lauschen. Wenn Beats im Reim rauschen, macht nix, was dreckig ist, kann dir nicht unterm Teppich. Der Grund, warum ich ständig Loops aufgepackt krieg, viele verdeigen bloß. Mir egal, wenn bei mir alle Stricke reißen, bin ich den Geigen los. Wir stylen groß, mit List, gefuchste Clips. Guckst du Kicks und ich beginn an den TV. Geklaut ist bei uns nix und kriegt wer vor der Neid. Tut uns leid, kommt vor, weil so viel Geilheit. Zahme Vögel singen wie Münchner von Freiheit. Kein Sinn des Wandel, keine Floskel und geschminkt. Ich bleib da und werd bestimmt nicht Amsel, Drossel oder Fink. Ich bleib da. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Eine Pfote, Amigo, eine auf den Tasten, ein Auge aufs Geschäft, eines im Plattenkasten. Ein Ohr fürs Rudel, eins für den Gegner, ein Tanzbein und ein Arsch treten. Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Luxus und Ruhm und Ruhm bis zum Schluss. Ja, das ist mein Ziel, was ich noch nie so klar sah. Was ist mit der Nase. Sicher wie Wölfe bei Vollmond jaulen, Elstern alles, was glänzt, klauen. Sitzen wir als Füchse in unserem Bau drin, feilen mit roten Augen an Tracks und Texten, bis sie was taugen. Drin alles ruhig, doch draußen wollen uns tausend unsere Ideen rauben. Eigentlich ist es Wahnsinn, Lieder wie diese rauszubringen, weil damit garantiert ist, dass sie der anderen bald auch so klingen. Hamburg City Rule, wer behauptet was anderes? Jetzt offiziell, ich werde jeden MC, egal wie bekannt er ist. Mein Treibstoff ist Cannabis Sativa, denn ich rap high lieber Tag für Tag wieder. Letztes Jahr schon Charlieder mit Danio in der Starliga. Jetzt mal wieder ein fettes Feature, mehr Mix wie ein Barkeeper. Eisfell macht den Beat klar und schon schallt es durch eure Speaker. Wir gehen weiter und tiefer, Hamburg City ist am Start. Also wie habt ihr's lieber, ausgefuchst oder ausgelutscht? Für Letzteres geht zur Konkurrenz. Wir bleiben in eins Busch und feiern fette Bongo Jams. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd eines guten Toys. Wenn der Rube rollt, der Bube rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd eines guten Toys. Wenn der Rube rollt, der Bube rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd eines Jagen Toys. Wenn der Rube rollt, der Bube rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd eines guten Toys. Wenn der Rube rollt, der Bube rollt. Fuchs, bring Eisfeld. Ja, hallo. Ich sag mal so. This is Radio Corux 95.9. Widerhall, das Halle-Magazin auf Radio Corux. Das Halle-Magazin auf Radio Corax. Ja, Grüße gehen nach Hamburg. Das waren die Beginner mit Sammy Deluxe. Aber ich habe natürlich auch noch ein bisschen Musik aus Halle für euch dabei. Denn der Collagemann hat seine neue EP auf Vinyl rausgebracht. Symmetrische Differenz heißt die. Hat ein weißes Cover mit ein bisschen Kunst, könnte man sagen, drauf. Bei mir hat es auch noch ein Autogramm drauf. Es ist die Nummer 13 von 100 und die Platte ist leider schon ausverkauft. Gibt's nicht auf Spotify, gab's nur 100 Stück, gibt's aber auf Bandcamp. Wir hören rein. Die Nummer 1 von 9 Tracks auf dem Album. Wir hören rein in Fahrstuhl von dem Collagenmann. Viel Spaß. Im Mund, während das Gleichlauf schwankt, der 424er Tape deckt den brachialen Beat durch die Boxen pumpt. Dadurch versetzt, ich möchte gern zu nein, kontinuierlich ich schweigen. In meinen Augen wird zu viel aufgebauscht im Goldgrip, rauscht der Steigen. Ich will viel lieber die Wackness erteilen. In düsteren Zeiten mit dem Silbereisen, um Aufschluss meines Menschenbits auf den Haufen zu schmeißen und die Hölle auf Erden aufzuzeigen. Um die enge Beziehung auf der Basis des Hasses zwischen mir und der Zuhörerschaft zu erreichen. Das kontrovers diskutiert in haltende Reihen, im Gleichen zum Teilen hart und weichen. Ermöglicht die kritische Betrachtung der sich erschließenden Tendenz. Öffnet und ergänzt im 90er-Trend mit gekontrainierten Talent die Meta-Ebenen zu 100%. Gespucktes Feuer in Kombination mit Wasser macht, dass die Bude schlagartig brennt. Jetzt geh los! He's heating up! Blow my kiss to death and make your fucking ass. Mein Rap bleibt dreckig dank mangelnder Hygiene. Subjektiv durch das Objektiv vorhanden Fehlende wird die Wackness an die Brust gepackt. Und weil ich scheinbar richtig mach, muss ich nicht einmal austeilen, dass es im Nacken klatscht. Im Gegenteil, zu viele mach ich den Quatsch. Ich zeichne bildhaft, es gibt's in schemenhaft, damit die geneigt verfolgende Zuhörerschaft fantasievolle Umrisse meines Lebens mit ihrer Einbildungskraft als Vorlage zum Ausmalen hat. Das Herz schlägt dabei den stets konsumierten 90er Takt, der mich halt die lebhaft erlebten Eindrücke erleben lassen hat. Und das fast jeden Tag, fast jeden Tag, fast jeden Tag. What are you doing? What are you doing? I get busy. What are you doing? I get busy on them. That's it. But each week, you'll do a little more and achieving wonderful results. Der Collagemann mit dem Song Fahrstuhl von dem Album Symmetrische Differenz. Und die Platte ist leider schon ausverkauft, aber könnt ihr euch auf Bandcamp kaufen. Auf Spotify gibt es die bewusst nicht. Ist erschienen vor, glaube ich, 4 Wochen circa auf dem schönen Hallenser Rap Battle. Nee, nicht Rap Battle. Label, Rap-Label, Hip-Hop-Label, Stylerwerk. Ja, seit einigen Tagen ist klar, Einrichtungen und Angebote der über 30 Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Halle stehen vor existenziellen Bedrohungen. Die Träger der Jugendhilfe sind verunsichert und bangen darum, ob und in welchem Umfang sie im kommenden Jahr ihre Arbeit fortsetzen können. Die über 30 Träger haben sich in den letzten Stunden an die Öffentlichkeit gerichtet. Im Gespräch mit Radio Korax erörtern Hans und Uwe Kramer, zwei Sprecher der freien Träger, dass die Leidtragenden einer ausbleibenden Förderung nicht Institutionen oder Organisatoren sind, sondern Kinder und Jugendliche und Familien. Außerdem geht es im Gespräch um Hintergründe, die politische Einordnung sowie nun notwendige Schritte. Zunächst hören wir von Hans, wie diese Nachricht bei den verschiedenen Trägern aufgenommen wurde. Die Information, sobald die gekommen ist, hat natürlich unter allen Trägern, Trägerverantwortlichen in Halle für große Aufregung gesorgt. Hier geht es einfach um ganz grundsätzliche existenzielle Dinge. Da geht es zum einen wirklich um Angebote für alle Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt, vom Norden in den Süden, vom Westen in den Osten. Es geht um die Planungssicherheit. Wie gehen wir jetzt ins nächste Jahr? Das steht eigentlich Weihnachten vor der Tür, könnte man sagen, zumindest wenn man in den Kaufhallen ist und die Plätzchen und die Lebkuchen sieht. Und dann fängt das nächste Jahr auch schon an. Und wir haben eigentlich im Moment sozusagen mit dieser Information, dass das alles völlig unklar ist, dass es vielleicht keine Entscheidung gibt dieses Jahr, keine Möglichkeit überhaupt zu überlegen, dass wir all unseren Fachkräften, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, in der Jugendsozialarbeit, in der Familienarbeit überhaupt einen Vertrag geben können, dass wir die überhaupt bezahlen können nächstes Jahr, dass wir unsere Einrichtungen öffnen können, die Jugendtreffs, die Familienzentren, dass wir die Angebote umsetzen können. Und das ist natürlich wirklich eine absolute Katastrophe aus Sicht eines Trägers und natürlich gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die in kleineren Vereinen und Trägern sind, wo ganz schnell die Frage ist, wobei das dann einfach nach ein paar Monaten auch bei den größeren Trägern ankommt, würden wir jetzt weiter bezahlen und sagen, ach, wird schon irgendwie werden, wir gehen ins Risiko ohne Rechtsgrundlage und zahlen die Gehälter, dann sind wir auch schnell insolvent, ja, und dann ist die ganze Sache sozusagen auch nochmal von der Perspektive am Ende. Das heißt, es gab natürlich eine große Aufregung, wir haben uns sehr schnell zusammengefunden, wir hatten dann Mitte November Gespräche geführt zwischen den Trägern, zwischen den Vereinen, GmbHs und so weiter und uns zusammengefunden. Da waren dann ungefähr 50 Vertreterinnen und Vertreter von über 30 Trägern in Halle zusammengekommen. Wir haben das Ganze diskutiert, wir haben uns ausgetauscht, haben dann auch die Schritte geplant, wie wir vorgehen. Es wurde dann zunächst intern an die Stadtverwaltung, an den Oberbürgermeister ein Schreiben aufgesetzt, wo um dringende Klärung gebeten wurde. Und da es darauf keine Rückmeldungen gab in den Folgetagen, sind wir Ende letzter Woche dann auch an die Öffentlichkeit gegangen mit einem offenen Brief, der dann eine größere Resonanz erzielt hat. Mittlerweile hat sich dann auch der Oberbürgermeister die Stadtverwaltung geäußert und zum weiteren Vorgehen wird später sicherlich Uwe Kramer dann noch was sagen. Da nochmal die Nachfrage, du hast schon ganz grob umrissen, wen das jetzt alles betrifft, also was das alles für Träger der Kinder- und Jugendhilfe so sind, dass es da um Jugendhilfe, um Familienhilfe geht. Es geht um Jugendclubs, um außerschulische Angebote, aber eben genau auch um konkrete Beratung und Unterstützung von Familien. Kannst du vielleicht noch einen Einblick geben, wie vielfältig da auch die Lage einerseits die Angebote sind und aber auch, wer da jetzt alles betroffen ist? Das eine, was, glaube ich, man sich nicht bewusst macht, ist, dass wir ja in einem Rechts- und Sozialstaat leben und da haben wir verschiedene Regelungen, die auch letztlich die Grundlagen sind für alles, was wir tun. Das ist vor allen Dingen das Sozialgesetzbuch 8, was diesen Bereich ja regelt, der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendarbeit. Und das klingt dann vielleicht sehr abstrakt, was für Aufgaben da sozusagen reinformuliert sind, Aufgaben für die Gesellschaft, Aufgaben, die letztlich wir alle versuchen müssen als Gesellschaft, als Bund, Länder und eben hier in vielen Fällen auch dann eben die Kommune auf ihre Art umzusetzen. Das sind dann so abstrakte Dinge wie Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Förderung der Erziehung in der Familie. Da kann man vielleicht nicht so viel mit anfangen. Und ich würde nur einmal ganz kurz eine Reise durch die Stadt Halle machen und sozusagen mal da in die Straßenbahn setzen, in den Bus, ins Auto oder aufs Fahrrad und uns das Ganze mal angucken. Und wenn wir zum Beispiel in Heide Nord schauen, in Norden gehen, dann haben wir dort beispielsweise, nehmen wir mal eines der unbekannteren Angebote, Villa Jühling ist erwähnt worden, gibt es ein Gartenprojekt Bunte Beete. Das klingt erstmal so, na, was ist denn das, ein Gartenprojekt? Ja, aber da sind dann teilweise junge Menschen aus wirklich ganz belasteten Familien mit ganz schwierigen Biografien, die super unsicher sind, ganz viele psychische Probleme haben, keine Selbstsicherheit, in einer Krise sind. Und in so einem Gartenprojekt, da sehen wir dann teilweise Erfolge, dass junge Menschen über die Arbeit dort Selbstbewusstsein gewinnen, plötzlich da herumgärtnern, da was anzüchten, dann anderen Kinder und Jugendlichen, die hinkommen, Tipps geben, so muss man das machen und so und so. Und plötzlich wirklich mit einer ganz anderen Selbstsicherheit auftreten, daraus Dinge dann auch ziehen, die sie mit ins Leben nehmen. Das sind einfach so Dinge, die sieht man gar nicht. Wenn wir ganz in den Süden gehen, kommen wir in die Silberhöhe. Da haben wir einen Jugendtreff Bäumchen beispielsweise direkt neben Familienzentrum Schöpfkelle. Das sind in der Silberhöhe ist das den Kindern, Jugendlichen dort ein Begriff, absolut. Dann, wenn wir im Süden sind, haben wir das Kinder- und Jugendhaus dort mit dem Kindi, die aber auch gut vernetzt sind, dann in die Schulen, über die Schulsozialarbeit beispielsweise. Wir haben jetzt als Stadt, wenn wir im Norden bleiben, in Trotha, wurden gerade Anstrengungen unternommen, die Kinder- und Jugendarbeit an Orte zu bringen, wo sie gefehlt hat. Dort gibt es neue Angebote. Da ist ein Jugendtreff, der aufgemacht wurde, betrieben vom IB, Trägerschaft des IB. Wir haben den Bauspielplatz, Kunststoffe dort, da ist ganz viel Arbeit reingesteckt worden. Da kommen jetzt Kinder und Jugendliche aus teilweise wirklich unglaublich schwierigen Verhältnissen. Und jetzt, wo die da ankommen, würde das quasi direkt wieder nach hinten losgehen, würde direkt wieder zumachen, könnte man sagen. Wir haben Angebote, die kennt in Halle, glaube ich, jeder. Das ist auch gemeint mit der Förderung, über die wir jetzt reden. Das Krokusium zum Beispiel, die Frankischen Stiftung, das kennen viele. Auch hier geht es um Angebote, die jetzt in Frage stehen. Da gibt es auch ein Familienzentrum, ist ein bisschen weniger bekannt, mit starken Förderangeboten für Familien. Dort haben wir auch das Gebiet Vossstraße in der Nähe mit auch wirklich herausfordernden Familiensituationen teilweise. Krokusium ist ja auch was sehr Kreatives. Wenn wir kreativ sind, dann sind wir auch bei euch im Radio. Da gibt es das Kinder- und Jugendradio. Auch da geht es hier in der Förderung drum. 50 Kinder und Jugendliche sind da aktiv in 10 Redaktionen und lernen da eigentlich, ja, was sind Medien? Wie kann ich mich einbringen? Wie funktionieren Medien? Ja, Medienkompetenz auch absolut ein Thema eigentlich dieser Zeit. Wenn wir dann nach Neustadt gucken, ist auch ein Sozialraum, der nun stark in der Debatte war in Halle, wie wichtig dort eigentlich schon frühe Prävention ist, um später weniger intervenieren zu müssen, auch zum Thema Belastungen, auch im Thema Kriminalitätsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen beispielsweise. Da passiert ganz viele Arbeit. Da haben wir Kinder-, Jugend- und Familienzentren, da haben wir zum Beispiel Elternkurse von der ZVJM, CVJM Familienarbeit. Kinder im Blick, da geht es darum, wenn Kinder in Scheidungsfamilien leben, die Eltern sind in Scheidung, in Trennung, gibt es Krise in der Familie, wie können wir es hinkriegen, dass die Kinder daran nicht leiden, nicht kaputt gehen vielleicht, weil wir wissen auch, in Neustadt ist die Rate von Kindern, die in alleinerziehenden Haushalten leben, ist im Vergleichsweise zum Paulusviertel beispielsweise 4- bis 5-fach erhöht. Das sind also ganz wichtige Kurse, die wegfallen würden. Wir haben die AWO dort mit dem Dornröschen, toller Treffort, das Roxy vom IB, die Grüne Villa macht schöne Angebote auch für die ganze Familie. Wir haben den Jugendtreff Halle Neustadt in Trägerschaft der Hallischen Jugendwerkstatt, wo auch ganz zentral sich dort ein zielgruppenspezifisches Angebot für die Jugendlichen im Sozialraum gemacht wird, das die jetzt auch abholt in den letzten Jahren. und jetzt in Frage stehen würden. Wenn wir in den Bereich Bildung gehen, nochmal ein neues Thema aufmachen, auch das steckt hier drin. Wir sehen Projekte beispielsweise des Friedenskreises gegen Mobbing, Mobbing an Schulen, Diskriminierung an Schulen ist auch ein Thema. Mobbing nimmt zu, gerade auch Cybermobbing, das ist ganz wichtig. Die Bildungspatenschaften der Freiwilligenagentur, wo es darum geht, so ein bisschen zu schauen, wie können wir Kinder auch außerhalb der Schulen letztlich begleiten, dass sie in ihren Bildungserfolg erreichen, dass sie auch in Schulen besser werden, dass ihre Bildungsbiografie gelingt. Wir haben dann auch die Arbeit mit Schulverweigerern beispielsweise, das BBRZ oder die Reintegrationsklassen. Und vielleicht zum Abschluss ein Projekt, was man nennen kann, das Loop von St. Johannes. Da wird sogar quasi in die Schule nochmal gegangen, wenn man es in der Schule nicht geschafft hat. Da wird versucht, Kindern, beziehungsweise hier eher Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das heißt, wenn sie als Kinder in der Schule es nicht geschafft haben, zu ermöglichen, einen Schulabschluss nachzuholen, damit sie dann auch in den Arbeitsmarkt integriert werden können, damit sie danach auch sozusagen eine funktionierende Biografie als Erwachsene in Arbeit hinlegen können. Da geht es dann darum, dass sie letztlich wirklich in kleinen Gruppen nochmal beschult werden und danach eine Vergleichsprüfung machen durchs Land, wie die anderen Schülerinnen und Schüler. Und dann haben sie ein Zeugnis in der Tasche. Da würde jetzt sogar zum 1. Januar mitten im Schuljahr einfach die Klassen geschlossen werden. Da haben wir sozusagen Dutzende Erfolge jedes Jahr eigentlich zu feiern. Und das ist nur mal ein Ritt sozusagen quer durch die Stadt, wo wir sehen, wie vielfältig und wie grundsätzlich, wie grundlegend eigentlich die Arbeit in unseren Angeboten, Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, der Kinder- und Jugendhilfe ist, die jetzt hier in Frage steht. Das sagt Hans von einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Halle mit genau einem Überblick, also wie vielfältig da die Angebote sind der Kinder- und Jugendhilfe in Halle, die aber aktuell existenziell bedroht sind, weil die Jugendhilfeplanung noch nicht beschlossen ist für das kommende Jahr und daran hängt dann eben auch die Förderung all dieser hier benannten Projekte, von denen es ja noch viele mehr gibt. Hier zugeschaltet ist auch Uwe Kramer. Uwe Kramer ist vom Evangelischen Bildungs- und Projektzentrum Villa Jüling und vom Stadtjugendring, aber sitzt auch selber im Jugendhilfeausschuss als ein Vertreter der freien Träger. Herr Kramer, wenn wir da jetzt mehr so darauf schauen, wie das jetzt politisch zu bewerten ist, was da seitens des OB-Büros mit der Jugendhilfeplanung wieder mit umgegangen wird, haben Sie das da in Ihrer Arbeit auch im Jugendhilfeausschuss auch schon mal erlebt? Wie häufig kommt sowas denn vor, dass da Mittel, man kennt das vielleicht von einem Haushalt, der auch noch nicht beschlossen ist und dann im kommenden Jahr eine Haushaltssperre verhängt werden muss. Auch das ist gerade in der Diskussion. Aber wie sieht denn das für die Jugendhilfeplanung aus? Kennen Sie sowas schon in Halle? Halle ist ja nicht erst seit gestern relativ hoch verschuldet und die Frage des Haushalts und der Verteilung der knappen Mittel ist ja eine Diskussion, die in der Politik schon seit Jahren geführt wird. Ich will noch mal kurz was klarstellen. Wenn wir über Jugendhilfeplanung reden, dann reden wir über über das Dokument, was beschreibt, was in dieser Stadt an Kinder-, Jugend- und Familienarbeit stattfinden soll. Diese Planung ist im März entschieden worden durch den Stadtrat. Worüber wir jetzt reden, ist, welche finanziellen Mittel da zur Verfügung gestellt werden. Und da haben wir die Diskussion rund um den Haushalt. Das heißt, es gibt die Aussage, solange es keinen Haushalt gibt, keinen städtischen, können wir ja auch noch nicht sagen, welche Kinder- und Jugendarbeit stattfinden soll. Das stimmt nur zum Teil. Das heißt also, die Jugendhilfeplanung, wo drinne festgestellt wird, es soll diese Projekte geben, fast alles, was Hans da eben auferzählt hat, steht in diesem Jugendhilfeplanungsdokument. Die ist durch. Das heißt, es ist eigentlich klar, was es geben soll. Nur ist jetzt an der Stelle, wo das Ganze finanziell hinterlegt werden muss, zum 1.1., ist nichts passiert. Und das bedeutet für die Träger, sie haben keine Verlässlichkeit, was losgehen kann ab 1.1. Politisch ist es so, dass bereits aus diesem Topf, der für diese Jugendhilfemaßnahmen, die sogenannten präventiven Jugendhilfemaßnahmen, zur Verfügung steht, ist schon Geld genommen worden. Das heißt also, wir haben schon beschlossene Projekte für das nächste Jahr. Dazu gehören zum Beispiel die Schulsozialarbeit, der kommunale Anteil. Wir haben im September im Jugendhilfeausschuss beschlossen, Das ist die dezentralen Jugendbüros. Das ist ein Projekt, was mit dem Jobcenter zusammen gemacht wird, um Jugendlichen vor Ort Angebote geben zu können, die sehr in dem Arbeitskreis des Jobcenters mit reingreifen und dort sozusagen wie so ein Reißverschluss sich gegenseitig ergänzen. Das ist beschlossen worden. Da konnte man das machen. Da steht dann drin, dass die Verwaltung beauftragt wird, das im nächsten Jahr umzusetzen. Für die freien Träger und all das, was Hans erzählt hat, ist das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich. Die Gründe müssen Sie bei der Verwaltung erfragen. Ich kann Ihnen die nicht sagen. Politisch halte ich es für verheerend, weil die Stadt hat im September einen Haushalt vorgelegt, in dem ist definiert, Summe X ist für präventive Leistungen der Jugendhilfe vorgesehen. Und wenigstens in diesem Segment könnte man ja mit dem, was die Verwaltung vorgeschlagen hat, den freien Trägern schon mal eine Verlässlichkeit geben und sagen, okay, du kriegst das, du kriegst das, du kriegst das, wenn der Haushalt beschlossen ist, weil wir haben schon Summe X dafür eingestellt. Die Verwaltung geht ja nicht davon aus, dass sie sozusagen falsche Zahlen da liefert, sondern dass man da an der Stelle die Zahlen nimmt, die im Haushaltsentwurf drin sind. Wohl wissend, dass wenn der Haushalt dann beschlossen ist, man entsprechend noch nachjustieren muss. Das heißt, man könnte noch einige Projekte mit oben drauf nehmen, die neu sind oder wo klar ist, man kann sie mal eben unterbrechen. Die meisten Leistungen kann man nicht mal eben unterbrechen. Wenn Sie einen Mietvertrag für einen Jugendclub machen, dann können Sie nicht Stand heute, am 24. November sagen, übrigens ab 1.1. habe ich den Mietvertrag nicht mehr und ich zahle jetzt auch nicht mehr und ich warte jetzt mal, bis die Stadt beschlossen hat und dann vielleicht Mitte Januar oder Mitte Februar, wer weiß, wann es fertig ist, dann sage ich dem Vermieter, übrigens machen wir jetzt weiter. Das heißt, da ist das Problem. Für bestimmte Projekte geht das, ich sage Schulsozialarbeit, ich sage dezentrale Jugendbüros, aber für die große Masse dessen, was in der Jugendhilfeplanung vorgesehen ist, geht es nicht. Und das ist gerade der Punkt, wo es politisch knirscht, weil wir jetzt darüber reden müssen, welche Verlässlichkeit schaffen wir gegenüber den freien Trägern, die ja eigentlich das Angebot im Auftrag der Stadt machen. Es gibt die gesetzliche Grundlage, dass die Stadt oder überhaupt sämtliche Gebietskörperschaften bestimmte Jugendarbeits, Arbeit in der Familie etc. Leistungen vorhalten müssen. Und das machen sie nicht alleine, sondern das machen freie Träger. Die bringen dazu noch 10% Eigenmittel mit und die bringen dazu noch Mittel mit, die von Dritten kommen. Das heißt, das können Stiftungen sein, das können aber auch Leistungen von Ehrenamtlichen sein. Und all das tritt die Stadt vom Kopf und sagt, nö, machen wir nicht, wir müssen erstmal uns mit uns selber beschäftigen. Und da haben wir das Problem, dass es diese Verlässlichkeit nicht gibt. Wie wir diese Verlässlichkeit wiederherstellen können? Am besten wäre es, wenn es diese Fördermittelvorlage gibt, so wie in den letzten Jahren auch. Dann wissen die Träger, was meint die Verwaltung, welcher Träger was wie viel bekommt. Und sie haben, ich sag mal grob, eine Orientierung, wo es lang geht. Und wenn man weiß, man steht schon nicht mal auf der Verwaltungsvorlage mit einer Förderung, dann weiß man als freier Träger auch, oh, ich muss jetzt aber massiv auf die Bremse treten, weil hier könnte es knirschen. Wenn man aber weiß, okay, man steht auf der Verwaltungsvorlage, das heißt, die Verwaltung hat fachlich inhaltlich beschlossen, dieses Projekt ist wichtig, das soll es geben mit den so und so viel Personalstellen, mit so und so viel Miete etc., dann kann man versuchen, okay, wir gehen jetzt mal auf eigenes Risiko, weil das ist das, was der Träger dann macht, bis der Beschluss durch ist. Und gucken im Januar, wenn es beschlossen ist, oder im Februar, wenn es dann, falls es noch eine zweite Lesung gibt, beschlossen ist, dass sie bis dahin in Vorleistung gehen und das Risiko eingehen. Das ist aber momentan nicht gegeben, weil es noch nicht mal mehr die Vorlage gibt. Und das ist das Problem. Nun haben Sie, um auf genau diese Situation aufmerksam zu machen, einen offenen Brief veröffentlicht, aber dem voraus ging auch eine Gesprächsanfrage an den OB, um genau über diese Situation, die sich jetzt den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe ab kommenden Jahr bietet, um darüber zu sprechen und Lösungen zu finden. Aktuell sieht es eben erstmal danach aus, dass die Stadtverwaltung plant, erst im Februar, Anfang Februar, über die Förderanträge für die Jugendhilfe abzustimmen. Sie haben gerade schon gesagt, was da eine Möglichkeit wäre, so vorher schon ein gewisses Maß an vielleicht Sicherheit und Planungsmöglichkeiten zu schaffen, indem erstmal eine Vorlage eingestellt wird. Was genau fordern Sie vielleicht auch jetzt mit welchem quasi auch ne Zeithorizont? Was wäre da auch noch in diesem Jahr, das fast vorbei ist, möglich, um Sicherheiten zu schaffen für die Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Halle? Der erste Schritt muss sein, dass es diese Vorlage gibt. Und anhand der Vorlage kann man dann gucken, auch auf Seiten der Verwaltung einen sogenannten vorzeitigen Maßnahmebeginn rauszugeben. Das klingt fürchterlich technisch, ist aber eigentlich nichts weiter als die Erlaubnis, an die freien Träger mit dem Projekt beginnen zu dürfen. Wenn es diese Erlaubnis nicht gibt und man beginnt das Projekt trotzdem, ist das Fördermittel schädlich. Das heißt, man darf nicht mehr gefördert werden als solches, weil man etwas begonnen hat, ohne die Reaktion des Fördermittelgebers abzuwarten. Das bedeutet, die Stadtverwaltung kann anhand der Vorlage diese vorzeitigen Maßnahmebeginne rausgeben. Das ist ein bisschen das, was ich vorhin meinte. Die Träger wissen dann in etwa, wo die Stadt hin will. Dass dann der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Januar oder in erster Lesung, falls es keine Sondersitzung gibt, dann vielleicht auch noch im Februar, dann den Beschluss fällen kann, zu sagen, okay, die kriegen die Förderung, die nicht. Und damit ist klar, ich konnte das Projekt als Träger vorzeitig beginnen, weil vorzeitig heißt, bevor die Förderung klar ist. Und es ist nicht fördermittelschädlich, weil ich es begonnen habe, weil ich die Erlaubnis dazu habe. Aber ohne diese Vorlage ist eigentlich der vorzeitige Maßnahmenbeginn sehr schwierig rauszugeben, weil welche Verantwortung hat die Stadt zu sagen, alle 100 Anträge, die dort sind, werden definitiv nicht gefördert werden. Welche würden sie jetzt fördern und welche nicht? Das ist einfach das, was es gibt. Ich will nochmal zurückkommen auf unseren Brief an den Oberbürgermeister. Wir hatten gebeten, bis Freitag einen Termin zu finden, wo wir gemeinsam gucken, wie eine Problemlösung aussehen kann, weil wir sind keine Verwaltungsfachleute, wir sind freie Träger. Die Verwaltung hat da vielleicht noch andere Wege, Mittel, Hergehensweisen, was wissen wir. Deswegen hatten wir versucht, das bis zum Freitag zu erreichen und am Freitag, so kurz nach Arbeitsschluss, rief mich die Dezernentin Frau Prederlo an im Auftrag von Herrn Vogt, dass es ein Gespräch geben soll am Mittwoch. Das heißt, am Mittwoch wird es ein Gespräch geben, wo wir darüber nachdenken, gemeinsam, welchen Weg kann es geben. Aus meinem Blickwinkel kann es nur der sein, dass wir endlich zu dieser Vorlage kommen, die ja momentan in der sogenannten externen Bereichsberatung noch hängt und da nicht freigegeben wird. Und am Donnerstag ist der letzte Jugendhilfeausschuss für dieses Jahr. Der Jugendhilfeausschuss beschließt ja normalerweise im Rahmen seiner Haushaltsmittel, welche Projekte welches Geld kriegen. Das kann er nicht, weil es gibt noch nicht mal eine Vorlage. Der nächste Ausschuss wäre dann am 8. Januar. Normalerweise, wir reden hier von über 100 Anträgen, oder 100 Anträge. Normalerweise braucht er dafür 2 Lesungen. Das heißt also, man muss nochmal nachfragen, muss sich nochmal erkundigen und so weiter. Wenn wir eine Sondersitzung machen, noch im Dezember, falls die Vorlage schon kommt, könnten wir Anfang Januar, das heißt am 8. das Ganze beschließen. Gibt es keine Sondersitzung, aus welchen Gründen auch immer, wäre das Ganze dann irgendwann Mitte Februar beschlossen. Das ist schon ganz schön blöde, wenn man anfängt zu bauen und Mitte Februar weiß, ob man eine Baugenehmigung kriegt. Das ist in etwa so das Sinnbild, was man dahinter sich vorstellen könnte. Das heißt aber auch, es gibt klare Vorstellungen auch bei Ihnen, wie es dann auch noch möglich wäre, Sicherheiten jetzt, wo eigentlich auch schon zu viel Zeit verstrichen ist, doch noch nachträglich zu schaffen. Wie viel Vertrauen ist da jetzt vielleicht in die Stadt kaputt gegangen bei den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in Halle? Da ist in den letzten Jahren viel auf und viel abgebaut worden. Es gibt auf der einen Seite die Variante, dass die Stadt ganz viel sich auch der Jugendarbeit zu bekannt hat. Wir waren mal an ganz, ganz, ganz schlechter Stelle in Deutschland-Vergleich, was an Geldern für Kinder- und Jugendarbeit ausgegeben wurde. Wir haben da aufgeholt, das muss man wirklich sagen. In den letzten Jahren hat die Stadt sich wirklich Mühe gegeben. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite der Medaille haben wir diese Dramatik rund um den Haushaltsbeschluss und die daran hängenden Förderzusagen alle Jahre wieder. Dieses Jahr haben wir die besondere Situation, dass die Jugendhilfeplanung, das heißt dieses Planungsdokument vom März, neu ist und jetzt die meisten, also eigentlich alle Träger, komplett Anträge gestellt haben. Normalerweise tun sie das ja für 4 Jahre. Wenn sie eine Zusage für 4 Jahre bekommen, dann ist das nächstes Jahr kein Problem, weil sie, ich sag mal, einen Grundstock haben. Das heißt, alles, was sie dann noch an Anträgen haben, sind Modellprojekte, sind Projekte, wo noch Gelder dazukommen über Dritte. Das sind Projekte, wo die Eigenmittel am Anfang nicht geleistet werden konnten etc. Das heißt, da reden wir über 5 bis 10 Anträge, aber nicht über alle der gesamten präventiven Jugendhilfe. Und das ist das Problem, das Vertrauen, einmal alle stumpf in die Ecke zu stellen und zu sagen, machen wir nicht. Das hat es noch nicht gegeben. Es hat immer mal Sachen gegeben, wo man ein bisschen gucken musste, kommunikativ das über die Bühne zu kriegen. Das hat aber weitestgehend geklappt. Und mittlerweile, dadurch, dass es einmal alle betrifft, ist die Unsicherheit bei den Trägern viel größer als in den anderen Jahren, wo man sagte, das kriegt man noch kommunikativ geregelt. Und das ist das Problem. Das heißt, das Vertrauen, nicht schon wieder einmal alle in die Ecke zu stellen, das Vertrauen, dass es nicht nochmal passiert, ist gerade nicht sehr hoch. Natürlich haben wir als Trägervertreter und Vertreter, das haben wir auch besprochen, als wir zusammensaßen, wie gesagt, 50 Leute von uns aus über 30 Trägern, wir haben natürlich grundsätzlich das Vertrauen, Kramer hat es gerade gesagt, wir haben in Halle wirklich eine gute Arbeit, die wir sehen, wir haben wir arbeiten sozusagen auf Basis von der Jugendhilfeplanung, die neue Jugendhilfeplanung, die jetzt mehrfach erwähnt wurde, die ist erstellt worden auf höchstem Niveau, die ist wunderbar in der Bedarfsanalyse, die ist beschlossen worden, der Stadtrat hat sich dahinter gestellt, der Stadtrat hat sich mehrheitlich hinter die Arbeit gestellt, die hier gemacht wird für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt. Darum machen wir das ja nur, Herr Kramer hat es gesagt, wir machen das im Auftrag, ja, wir machen das nicht aus Jux und Dallerei, wir machen das im Auftrag letztlich der Gesellschaft, im Auftrag der Kommune, um für die Kinder und Jugendlichen sozusagen das anzubieten, was sie brauchen, was ihnen nach dem Gesetz zusteht. Wir sehen super Arbeit von den Jugendpflegern, Jugendpflegerinnen, vom Jugendamt, Fachbereich Bildung, von der Stadt, von der Verwaltung eben. Aber wir können es einfach jetzt positiv nehmen und sagen, vielleicht gab es ja einfach ein ganz großes Missverständnis und die Dramatik dessen, worum es hier geht und die jetzt sehr gut beschrieben worden ist, gerade von Uwe Kramer, die Dramatik ist vielleicht nicht erkannt worden oder ist was übersehen worden. Und wir setzen deswegen ganz stark auf das Gespräch, was stattfinden wird diese Woche mit Vertreterinnen und Vertretern von unseren Trägern. Und wir setzen darauf, dass dort eine Lösung gefunden wird. Und die Lösung kann aus unserer Sicht eben nur so aussehen, wie es gerade geschildert wurde, dass versucht wird, die Vorlage schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen und dass versucht wird, noch mit einer Sondersitzung im Dezember die Weichen zu stellen, dass rechtssicher diese Arbeit nächstes Jahr weitergehen kann. Zu hören waren Hans und Uwe Kramer, zwei Sprecher von Trägern der Freien Jugendhilfe in Halle. Sie sprachen kürzlich mit Radio Korax über die geplanten Kürzungen in der Freien Jugendhilfe in Halle. Wir gehen jetzt mit euren Gehörmuscheln ein paar Jahre zurück, in eine andere Jugendbewegung vielleicht, wie auch immer. Ich habe für euch eine Platte dabei, The Greatest Sing, Their Soul Favorites. Wir hören jetzt von dieser Platte von irgendwann aus den 60ern, 70ern von Big My Bell, Don't Let the Sun Catching You Crying. You're crying in my front door. You done me so dirty, now I don't want you no more. Don't let the sun kept you lying in my front door. You made me so salty, you made me so sore. You can cry, cry, cry, cry, cry, cry. Yes, baby, you can wail. Beat your head on the pavement. Tell the man comes and throw you in jail. Crying in my front door. You done me dirty, and I don't want you no more. Said it one more time. I say you done me dirty. I say I don't want you, and I don't need you. No. Das waren Fleetwood Mac. Ihr habt es sicherlich schon gehört. Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Ein Anlass, über das akute Thema Femizide zu sprechen. Das hat Radio Korax gemacht. Unter anderem mit Tamara Candela und Tabea Luis. Die beiden forschen zu Femiziden und haben im September diesen Jahres ein Papier mit dem Titel »Das Unsichtbare sichtbar machen. Formen und Charakteristika von Femiziden in Hamburg« veröffentlicht. Darin untersuchen sie die strukturellen Gegebenheiten und systematischen Grundlagen, welche Gewalt an Frauen begünstigen. Im nächsten Beitrag sprechen sie über ihre Forschung und wie man gefährdete Frauen nun mit dem richtigen Fokus schützen kann. Außerdem beleuchten sie, warum die Forschung um Transfemizide sowie Transzide in Deutschland quasi gar nicht stattfindet. Tabea und Tamara sprechen über ihren Aktivismus und was Aktivismus eigentlich mit Forschung zu tun hat. Vorneweg schon mal eine kleine Korrektur zur Zahl. Im Beitrag, in der Pressemitteilung, die zum neuen Lagebild geschlechterspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten erschienen ist, steht, dass 2023 von insgesamt 360 getöteten Frauen und Mädchen 247 infolge von häuslicher Gewalt getötet wurden. Tamara Candela erklärt und definiert erstmal den Begriff Femizid. Tamara Candela und Tabea Louis forschen zu Feminiziden und haben im September diesen Jahres ein Paper mit dem Titel »Das Unsichtbare sichtbar machen – Formen und Charakteristika von Femiziden in Hamburg« veröffentlicht. In diesem untersuchen sie die strukturellen Gegebenheiten und systematischen Grundlagen, welche Gewalt an Frauen begünstigen. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg unterrichten sie zudem das Seminar mit dem Titel »Feminizidforschung – Eine Einführung in Theorie und Empirie«. Darin arbeiten sie gemeinsam mit Studierenden die Begrifflichkeiten heraus und beleuchten die mediale Berichterstattung. Wir benutzen den Begriff Feminizid, weil er sich für eine soziologische und eine umfassende Analyse von Feminiziden nochmal etwas besser eignet als der Begriff des Femizids. Die Person, die den Begriff des Feminizids eingebracht hat in die Forschung und in den Aktivismus, war die Mexikanerin Marcela Lagarde. Und ihr Begriff betont auch deutlicher als der Begriff des Femizids die Rolle vom Staat und von der Gesellschaft bei Feminiziden. Und zwar spricht sie in diesem Kontext auch von Staatsversagen. Und das bezieht sie einmal auf die Zeit vor der Tat hinsichtlich eines Mangels an Prävention. Und das bezieht sie aber auch, also vornehmlich, auf die Zeit nach der Tat, also nach dem Feminizid, gerade auch im mexikanischen Kontext, weil da die Straflosigkeit sehr verbreitet ist. Der Begriff Feminizid hebt die strukturellen und staatlichen Faktoren stärker hervor und eignet sich daher neben der Analyse auch vor allem für eine Politisierung von Feminiziden. Die Forschung und auch AktivistInnen orientieren sich momentan an zwei Lagebildern, die rausgegeben werden und die vorwiegend auf den Daten von der polizeilichen Kriminalstatistik vom Bundeskriminalamt beruhen. Das ist einmal das Lagebild zu häuslicher Gewalt und dann das Lagebild zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten. Das Lagebild zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten ist erstmals vor einem Jahr erschienen, 2024. Und in einer Meldung des BKA zu diesem Lagebild wird angegeben, dass von den insgesamt 360 getöteten Frauen und Mädchen im Jahr 2023 247 infolge von häuslicher Gewalt getötet wurden. Parallel sagt dieses neue Lagebild, dass quasi jede Tötung an einer Frau ein Feminizid ist. Und daran sehen wir zum Beispiel, dass Frauen und Mädchen überproportional von tödlicher Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Davon können wir ableiten, dass es sich da um Intimfeminizide handelt. Aber weitere Faktoren, die so auf geschlechtsspezifische Aspekte hindeuten, darüber geben diese beiden Lagebilder keinen Aufschluss. Die statistische Erfassung von Feminiziden auf Basis wissenschaftlicher Einordnung fehlt in Deutschland. In der Forschung sowie den Medien wurden in der Vergangenheit häufig Faktoren, die Gewalt an Frauen begünstigten, herausgearbeitet. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität Tübingen kommt zu der Erkenntnis, dass die Täter aus allen Milieus kommen. Candela und Louis finden in ihrem Paper dazu aber vor allem eine Ursache. Wenn wir Indikatoren haben, die auf, ich sag mal, in gehäufter Weise, also bei mehreren Menschen in mehreren Kontexten, in denen Feminizide verübt wurden, irgendwie auftreten. In der Forschung lässt sich dann von Risikofaktoren sprechen. Ich würde aber sagen, dass wir damit vorsichtig umgehen müssen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass worauf wir schauen müssen, Belastungen sind, unter denen Menschen leben. Faktoren für solche Belastungen können psychische und andere Erkrankungen, Pflegebedürftigkeit, traumatische Faktoren, ökonomische Zwänge sowie Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb von Beziehungen sein. Diese ganzen Belastungen haben ganz oft einen Hintergrund oder einen Ursprung, der politisch und oder staatlich bedingt ist. Das heißt, wir können ja Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, wir haben hier gerade irgendwie auffällig viele Opfer von Intimfeminiziden, die über 60, die über 70 Jahre alt sind. Viele von den Opfern waren krank, viele Feminizide haben sich in einem Kontext von Krankheit und Pflege ereignet. Was bedeutet das in einer Gesellschaft, die immer älter wird, Stichwort demografischer Wandel, und in der das Pflegesystem marode ist? Ein Pflegesystem, das immer mehr privatisiert wird, das immer mehr zulasten des Individuums geht. Ähnliches können wir uns fragen, wie ist es bestellt um die Psychiatrien in Deutschland? Wie ist es bestellt um unseren auch gesellschaftlichen Umgang mit alten Menschen, um den staatlichen Umgang mit alten Menschen und so weiter und so fort? Die Forschung zu den Ursachen von Gewalt an Frauen könnte laut Tabea Louis sogar Prävention blockieren. Das ist einfach auch ein Problem von dieser sehr faktorbezogenen Forschung, die da teilweise eben auch Zusammenhänge ausblendet, weil es dann eben immer nur einen Abschnitt in der Forschung gibt zu dem Durchschnittsalter von Feminiziden und dann einen weiteren Abschnitt zu einem anderen Faktor. Aber der Zusammenhang wird eben oft ausgeblendet und auch nicht qualitativ erforscht zum Beispiel. Also ich glaube, um eben bestimmte Diskriminierung und Stigmatisierung, Pathologisierung und so weiter zu vermeiden, ist immer ein Blick auf das große Ganze und auf die strukturellen und systemischen Faktoren hilfreich. Im öffentlichen Diskurs wird oft, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht und um Feminizide, das Wort Frauenhass verwendet. Und auch wenn es natürlich, also durchaus, ich sage mal, Frauenhasser gibt und durchaus Menschen mit so dezidiert frauenfeindlichen Einstellungen, ist es aber auch so, dass wir Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, nicht nur als so Eigenschaft von einzelnen Menschen, zumeist Männern, verstehen sollten, sondern dass wir eben auch darauf schauen, dass Misogynie eine soziale Funktion hat, und zwar Frauen zu kontrollieren. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, bedeutet das, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Männer eine Position der Vorherrschaft haben. Und diese Vorherrschaft beruht auf der Unterdrückung von Frauen und auch von Transfrauen und von anderen Geschlechtern. Im Patriarchat werden Frauen, Mädchen und andere Geschlechter abgewertet und bestraft, wenn sie gegen die patriarchale Ordnung verstoßen. Ein Beispiel für so, ich sag mal, die strafende Funktion von Misogynie ist es dann zum Beispiel, wenn eine Frau eben selbstbestimmt handelt und sich von einem eventuell auch gewalttätigen oder kontrollierenden Partner trennt und der Mann sie dann daraufhin tötet. Dann ist die Trennung eben der Auslöser, aber ist nicht die Ursache. Die Ursache sind Machtansprüche, Herrschaftsansprüche, Besitzdenken, Kontrollverhalten. Und dieses Verhalten, diese Einstellung gegenüber Frauen, die sind gesellschaftlich verbreitet und toleriert. Wer sich zeitgenössisches Reality-TV, bestimmte TikTok-Videos oder Aussagen und Positionen des Bundeskanzlers und oder anderen PolitikerInnen in Regierungsverantwortung anschaut, kommt schnell zu dem Schluss, dass Misogynie in der Gesellschaft weitestgehend normalisiert, ja sogar erwünscht ist. Also einerseits hat das natürlich also mit vielen verschiedenen Dingen zu tun, also dass Popkultur ganz viel durch Misogynie funktioniert. Also dieses Entertainment, was eigentlich auch aus so frauenfeindlichem Verhalten so generiert wird, das ist halt einfach super, ja, beklemmend, sag ich mal. Und ich meine, es sind natürlich auch eine sehr krasse Verschiebung der Debatte einfach in rechte Diskurse. Und in diesen rechten Diskursen ist eben einfach kein Platz für Schutz von Frauen und auch queeren Menschen. Und es ist einfach total schlimm, wie diese Diskurse dann so instrumentalisiert werden, also auch diese Aussagen über das Stadtbild und so, wo man sich denkt, die einzigen, die seit Ewigkeiten Gesetze für besseren Schutz in Deutschland verhindern, ist die CDU. Und dann sich hinzustellen, ist einfach, ist sehr zynisch. Genau, das ist jetzt natürlich eher ein bisschen das generelle politische Klima, obwohl man da halt auch den größeren Bogen spannen kann, zu sagen, dass wir auch in einem kapitalistischen System leben, was einfach sich durch immer wieder auftretende und auch verschlimmernde Krisen auszeichnet. Und da ist eben eine Art und Weise, die zu bearbeiten, insbesondere von Männlichkeit oder männlichen Verhaltensweisen, sich sozusagen zu vermännlichen, um mit diesen Krisen klarzukommen. Und das wird immer zu Gewalt führen. Das ist, glaube ich, einfach eine sehr krasse Herausforderung, vor der wir stehen, was natürlich auch unseren Aktivismus berührt oder auch Menschen, mit denen wir zu tun haben. Also dieses Denken, dominieren zu wollen, kontrollieren zu wollen, Status nicht zu verlieren, das sieht man in sehr vielen von diesen Debatten, wird aber selten irgendwie so auch verbunden, was das eigentlich gemeinsam hat oder welche gemeinsamen Fäden da durchlaufen. Bei der Prävention von Feminiziden muss es nicht zuletzt an das fest verankerte Patriarchat gehen. Die Verteilung von ökonomischen Mitteln sind Hebel, die ähnlich wie die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Gewalt an Frauen entgegenwirken können. Wir reden immer über Frauenhäuser, aber ähnlich wie bei anderen Unterkünften für auch obdachlose Menschen oder verschiedene Menschen, die einfach sehr schlechte Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben, ist es eben oft die Tendenz, dass dann Häuser oder Wohnraum, der explizit für bestimmte Gruppen gedacht ist, einfach voll wird und die Leute durch ihre schlechten Chancen auf dem Wohnungsmarkt dort einfach nicht rauskommen. Und das ist bei den Frauenhäusern leider auch so, dass sie oft, müssen Frauen halt lange im Frauenhaus bleiben, bis sie eine andere Wohnung finden. Und das zeigt halt eben, dass insbesondere sowas wie ein angespannter, aber auch profitorientierter Wohnungsmarkt natürlich dazu führt, dass die Barrieren höher werden, sich zu trennen. Würden sich die Regierung an die Istanbul-Konvention halten, wäre das Problem der Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen zumindest auf dem Tisch, so Candela. Wir brauchen halt nicht einfach eine bessere Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen, sondern wir brauchen eine umfassende Finanzierung, eine dauerhafte Finanzierung und halt auch eine gesicherte Finanzierung. Und wir müssen Beratungsstellen und Frauenhäuser möglichst niedrigschwellig zugänglich machen. Und ich denke, was zukünftig mitgedacht werden muss, ist einfach, dass viele gewaltbetroffene Frauen einfach schon älter und oder alt sind. Das heißt, die Beratungsangebote müssten in diese Hinsicht eigentlich auch nochmal ergänzt werden und überarbeitet werden. Im Paper arbeiten Candela und Louis außerdem konkrete Fälle heraus, in denen Behörden wie Polizei und Justiz Feminizide hätten verhindern können. Also es gibt auf jeden Fall einen Feminizid in Hamburg, beziehungsweise einen versuchter Feminizid, wo die Betroffene schon vorher versucht hat, Maßnahmen im Zuge des Gewaltschutzgesetzes geltend zu machen, damit sich eben der Ex-Freund nicht mehr nähern kann. Und da ist es natürlich total schlimm, wenn man dann sieht, ah, okay, hier gab es trotzdem einen versuchten Feminizid, ob diese Frau wirklich versucht hat, schon so viel in die Wege zu leiten, sich zu schützen. Und da sehen wir auf jeden Fall den Staat in der Verantwortung. Es müssen Schulungen her, bei denen Menschen für die verschiedenen Dynamiken und Strukturen und Mustern von patriarchaler Gewalt geschult werden. Das scheint bisher vernachlässigt worden zu sein. Neben Misogynie als Antrieb für Gewalt legen Candela und Louis ihren Fokus auch auf Queer- und Transfeindlichkeit. In ihrer Lehre an der Martin-Luther-Universität differenzieren sie zwischen Intimfeminiziden, welche sich im weitesten Sinne auf Partnerschaften beziehen, Matriziden, welche sich auf den Mord von Kindern an Müttern beziehen, und auch Transfeminizide und Transizide. Es ist so, wenn man auf globaler Ebene schaut, sieht man, dass transweibliche, transfeminine Personen einen sehr, sehr großen Anteil, also über 80%, bilden von den getöteten Transpersonen. Und deswegen redet man eben auch von Transfeminiziden, weil es eben auch ganz explizit um eine Abwertung von Transweiblichkeit geht. Und Transizide wäre sozusagen ein Überbegriff für Menschen, die aufgrund ihres Transseins getötet werden, unabhängig davon, ob sie weiblich, nicht binär, männlich sind. Und insofern, ich glaube, was im Transmurder Monitor manchmal ein bisschen die Schwierigkeit ist, ist, dass halt für Deutschland so aussieht, als gäbe es einfach keine Transfeminizide. Aber es gibt eben auch andere Erhebungen, zum Beispiel translivesmatter.info. Die beziehen zum Beispiel auch Suizide in ihre Bilanz mit ein, in ihre Dokumentation, was extrem wichtig ist, weil insbesondere Transpersonen ein sehr hohes Suizidrisiko haben, insbesondere dann, wenn ihr Umfeld nicht akzeptierend ist, was ihre Geschlechtsidentität angeht. Und das sind natürlich Daten, die man hier in Deutschland genauso erheben könnte, die genauso wichtig wären. Und wir wissen auf jeden Fall auch von sehr schwerer und, wie sagt man so, also eine Art von Gewalt, die auch die tödlich hätte enden können. Also auf jeden Fall versuchte Transfeminizide gibt es in Deutschland und es wäre sehr viel wichtiger, darüber zu sprechen. Und auch eben da zu schauen, was ist spezifisch, so passieren die auch im Kontext von Partnergewalt oder ist es eben auch oft auf der Straße. Zusammengefasst wirkt die Forschung von Tamara Candela und Tabea Louis vor dem Hintergrund des breiten öffentlichen und politischen Diskurses sowie popkulturellen Entwicklung fast aktivistisch. Forschung kann konservativ sein, Forschung kann progressiv sein. Und natürlich ist unsere Forschung aus unserem Aktivismus entstanden. Aber unsere Forschung ist wissenschaftlich, unsere Forschung ist peer-reviewed, unsere Forschung ist vor allem empirisch. Das heißt, sie basiert auf Daten. Wir haben uns die Daten nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Wir haben die Daten aus polizeilichen Pressemitteilungen dokumentiert, aus der Medienberichterstattung. Und wir haben die Daten dann eben wissenschaftlich eingeordnet. Diese Daten sprechen für sich in der Hinsicht, dass sie einen sozialen Missstand aufzeigen. Und als WissenschaftlerInnen ist es auch unsere Aufgabe, zumindest auch aus einer soziologischen Perspektive, auf soziale Missstände hinzuweisen und versuchen, sie breitestmöglich aufzuzeigen und eben auch zu erklären. Also auf die Ursachen hinzuweisen und auf bestimmte Muster. Wir sind natürlich beide AktivistInnen, aber wir sind eben beide auch ForscherInnen und uns ist schon auch wichtig, dass wir als ForscherInnen dann eben auch ernst genommen werden und unsere Untersuchungen auch. Und ich finde, dass es sehr wenig gibt, das unserer Untersuchung entgegenzusetzen ist, weil sie eben faktenbasiert ist. Und es sollte mehr von solcher Art von Forschung geben, gar nicht nur im Bereich der Feminizidforschung, in einer Zeit, in der, sagen wir, Fake News unglaublich verbreitet sind. Das waren Tamara, Candela und Tabea Louis über die strukturellen Ursachen von Femiziden. Die beiden forschen zu Formen und Charakteristiken von Femiziden. I can only give you love that lasts forever and the promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone. That's all. That's all. I can only give you country walks in springtime and a hand to hold on these. Begin to fall, and the love whose burning light will warm the winter night. That's all. That's all. There are those I'm sure have told you. Give you the world for a toy. But all I have are these arms to enfold you, and the love even time can destroy. If you're wondering what I'm asking in return, you'll be glad to know that my demands are very, very small. Says me your door for now and evermore. That's all. That's all. That's all. Das war auf dem Plattenteller schön nochmal ein bisschen Soul-Musik mit Big My Bell, That's All. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist auch mal wieder eine ganz gute Abwechslung zu die ganze Zeit auf die Fresse Hip-Hop. So ein bisschen Soul, Funk oder Jazz kann man sich auch mal zwischendurch geben. Anfang des Jahres drängte die AfD auf eine Neuauflösung, auf eine Auflösung der Jungen Alternative und stimmte auf dem Parteitag in Riesa für die Neugründung einer parteinäheren und vermutlich nicht weniger radikalen Jugendorganisation. Dieses Wochenende soll die Nachfolgeorganisation der Jungen Alternative gegründet werden. Generation Deutschland soll diese Nachfolgeorganisation mutmaßlich heißen. So lautet zumindest der vorläufige Namensvorschlag. Am Samstag in Gießen beim geplanten Gründungstreffen zur Abstimmung steht. Radio Korax sprach mit Blick auf politische Bildung und den Erwartungen und dem erwarteten Anziehungspotenzial der neuen Jugendorganisation mit dem Politik- und Sozialwissenschaftler Andreas Petrik. Er ist Professor für Dialektik im Institut für Politikwissenschaft der Martin-Luther-Universität in Halle und befasst sich entsprechend viel mit Bildungsfragen. Fokus seiner Lehre und Forschung sind Chancen und Schwierigkeiten der politischen Identitätsfindung von Jugendlichen. Petrik klärt im Gespräch über Männlichkeitsbilder, Phänomene des Populismus und über Phänomene des Populismus auf, geht auf die Rolle der politischen Bildung in Schulen ein und warnt vor der Gefahr von rechts. Als erstes hat Korax ihn gefragt, wieso es überhaupt eine neue Jugendorganisation braucht. Das war ein geschickter Schachzug der AfD, denn die Junge Alternative ist ja seit über 2 Jahren gesichert rechtsextremistisch und wäre sehr wahrscheinlich auch irgendwann verboten worden. Und das wäre natürlich ein zusätzliches Argument gewesen für ein mögliches AfD-Verbot. Also hat sich die Partei gedacht, wir organisieren unsere Jugendorganisation nach dem Vorbild der Jusos. Man muss verpflichtend Mitglied der AfD sein und das heißt, die Partei kann hier theoretisch ganz anders kontrollieren, wer dabei ist von der Jugend und wer nicht. Da wird sich für mich jetzt die Frage anschließen, also dieser strategische Move, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, der AfD, inwiefern setzt der vielleicht auch einen Anfang oder auch einen Endpunkt einer Strategieveränderung? Das Gute ist an der AfD, und den Satz sage ich nicht so oft, dass sie da völlig disparat agiert. Sie hat auf der einen Seite natürlich die Parole ausgegeben, Leute, seid ein bisschen sanfter nach außen hin, haltet euch an vernünftige Ausdrucksweisen, das passiert aber nicht. Und wir wissen auch jetzt schon aus den Kreisen der Nachwuchsorganisation, die sich jetzt gerade bildet, dass es da immer wieder massive Ausfälle gibt von Funktionären, die eindeutige Kontakte haben zu Rechtsextremisten und auch eindeutig rechtsextremistische Thesen verbreiten. Insofern klappt das mit der Mäßigungsstrategie nicht so wirklich. Es ist ein Versuch, tatsächlich Argumente gegen ein Verbot zu schaffen. Aber ich würde sagen, Rechtsextremisten können nicht einfach so plötzlich wie der Wolf im Schafspelz auftreten. Dazu gibt es auch viel zu viele impulsive, testosterongesteuerte Macker in dieser Partei, die das nie hinbekommen werden. Spannende Analyse. Ich hätte eine Nachfrage, und zwar meinten Sie gerade mit dem Verbot, das Parteiverbotsverfahren, was potenziell eventuell in der Zukunft eingesetzt werden könnte, oder meinen Sie das Vereinsverbotsverfahren, auf das die JA zumindest quasi Aussichten hatte? Ja, das Letzteres meinte ich nicht, weil mit der Neugründung muss ja erstmal diese neue Struktur genau beobachtet werden, ob die ähnlich stark mit den Identitären und anderen und 1% und anderen extremistischen, auch gewaltbereiten Kreisen zu tun hat. Ich meinte die Bundespartei. Okay, also das ist ja auch eine zentrale Frage, inwiefern wird die neue JA, quasi die GED-Generation Deutschland, auch dann ausgerichtet sein. Die JA war ja eher dem völkisch-nationalistischen Flügel der AfD zuzuordnen. Sie haben sich ja teilweise sogar als Höcke-Jugend in Anspielung auf die Hitlerjugend selbst bezeichnet. Und beim Eintreten in die neue Jugendorganisation soll man ja auch gleichzeitig, das hatten Sie ja auch schon erwähnt, in die Mutterpartei eintreten. Und inwiefern, glauben Sie, wird diese engere Parteibindung auch eine Veränderung mit sich bringen bei der Flügelzugehörigkeit dieser Jugendorganisation im Verhältnis zur Mutterpartei? Wenn man so hört, was die Funktionäre so da muss ich gar nicht gendern, was sie so von sich geben, scheint es tatsächlich nur ein neuer Name für ein altes Programm zu sein. Also Björn Höcke versucht gerade sowas wie der Schutzpatron des Nachwuchses zu sein, postet auf Social Media, hat ja auch, haben Sie vielleicht gehört, im August diesen Jahres diesen Nazi-Spruch gebracht, Jugend muss durch Jugend geführt werden. Das war gemünzt auf die Nachfolgeorganisation und hat dann ja noch nicht mal mehr behauptet, er wisse nicht, dass das aus dem Dritten Reich stammt, aber er wusste es bestimmt. Also ein Slogan der Hitlerjugend war. Also er wird da wie ein Popstar gefeiert und auch andere, die hier tatsächlich den Takt angeben, wie der Matthias Helterich in Nordrhein-Westfalen, ist auch jemand, der sich zum Beispiel als das freundliche Gesicht des NS bezeichnet hat und so in Westdeutschland hier der Führer in Anführungsstrichen der Jugend sein möchte. Er hat dann auch behauptet, es wäre nur ein Witz. Also es gibt, ich könnte jetzt zahlreiche solche Beispiele geben, die Kontinuität scheint sehr groß zu sein. Oder vielleicht ein drittes Beispiel, es gab so einen Infoabend in Köln vor ein paar Wochen. Da hat das Politmagazin Kontraste sich eingeschlichen und wurde Zeuge, wie ein junger Mann irgendwie sagte, wir müssen unser Grundgesetz wegmachen und uns eine eigene Verfassung geben. Aktuell sind wir von den Amerikanern besetzt. Also dieser ganz gefährliche Mythos, diese Verschwörungstheorie da benutzt hat und da schwant uns doch ganz Übles. Also gleichzeitig gibt es auch interne Äußerungen, die zeigen, dass man sehr großzügig über eventuelle extremistische, rechtsextremistische Vergangenheit neuer Mitglieder wegsehen will, sofern die nicht irgendwie öffentlich mit Namen bekannt sind. Also allein diese werden es schwer haben, weil dann die Medien hinterher sein werden. Ansonsten spricht einfach meiner Kenntnis nach sehr viel mehr für eine Kontinuität unter neuem Namen. Diese Kontinuität wird dann ja sehr vermutlich völkisch-nationalistisch sein. Was heißt das eigentlich konkret? Könnten Sie uns das einmal kurz und knapp erläutern? Ja, Generation Deutschland zeigt ja schon, wo es hingeht. Also ein biologistischer Volksbegriff, die sogenannten Bio-Deutschen, die ein Staatsvolk ausmachen, das ist zutiefst grundgesetzfeindlich, wie unter anderem der Verfassungsschutz schon mehrfach festgestellt hat. Also hier eine Konstruktion einer genetisch bestimmten Einheit, die es erstens gar nicht gibt und die zweitens völlig antidemokratisch ist. Und die eben auch gleichzeitig Menschen, die dann nicht dazu gezählt werden, zu dieser biologischen Einheit abwertet. Mhm. Und dann eben Remigration fordert als Abschiebung. Das ist die Kurzfassung. Mit diesem Wort Remigration ist natürlich auch die Mutterpartei ganz, ganz stark verbunden. Und da würde mich jetzt einmal interessieren, also bei der JA war ja laut dem AfD-Experten Andreas Kemper, mit dem wir schon gesprochen haben, die Zielgruppe für die junge Alternative vor allem jung und bereits rechtsprimär sozialisiert und männlich. Stimmen Sie dazu und wen soll die GD nun vermutlich erreichen? Gibt es da eine Veränderung oder bleibt es gleich? Ja, ich stimme erstmal völlig zu, jung und männlich. Natürlich wird auch versucht, junge Frauen zu rekrutieren, aber der Erfolg ist nun mal geringer, weil es eine Partei ist, die halt ein sehr starkes, antiquiertes, wenn sagt sich Testosteron gesteuertes und meinte, dass auch so Männlichkeitsbild vertritt. Es kann sein, dass jetzt über TikTok und andere Medien versucht wird, hippere Strategien zu fahren, die vielleicht äußerlich so aussehen, als würden sie weggehen von der alten, jungen Alternative. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das wäre nur Kosmetik und alle Zeichen stehen darauf, dass es wieder eine Versammlung von Radikalen sein wird. Was übrigens insofern normal ist, dass Jugendorganisationen von Parteien immer radikaler sind als die Mutterpartei. Das kennen wir ja auch von der Grünen Jugend, die schon immer wieder überlegte, ob sie nicht austreten sollte und so weiter. Das kennen wir so gut wie von allen. Nur eben, dass es im Zeichen einer rechtsextremistischen Partei besonders krass ist, wenn dann die Jugend noch rechtsextremistischer ist. Da stellt sich mir auch die Frage, warum sind diese jungen und vor allem auch männlichen Personen besonders anfällig für dieses rechtsextreme Gedankengut. Vielleicht könnten Sie da uns aus didaktischer Perspektive noch mal ein, zwei Gedanken mitgeben. Da würde ich als Didaktiker in die Sozialpsychologie gucken und zum Beispiel die Leipziger Autoritarismusstudie bemühen, die vom autoritären Charakter spricht. Also man kann diesen jungen Menschen stark nachweisen, dass sie tatsächlich stärkere Minderwertigkeitskomplexe haben, weil sie autoritärer geprägt worden sind, psychische oder physische Gewalt erlebt haben, ein größeres Ohnmachtsempfinden haben, geringere Ambiguitätstoleranz. Und diese Menschen sind von Krisen, wie wir sie vor allem seit Corona erleben, dann mit Ukraine und Gaza, sind sie viel stärker betroffen und suchen sich einfache Wahrheiten, brauchen einfache Führungspersönlichkeiten, um diese alle Konflikte, die ich genannt habe, die super komplex sind, wo es auch nicht die eine klare Lösung gibt, um die überhaupt bewältigen zu können. Und darauf springen Rechtspopulistinnen an, teilweise eben auch Linkspopulistinnen wie das BSW, aber mit viel weniger Erfolg, wie wir sehen. Und daher, da wir davon ausreichend viele haben von diesen Prägungen und sie auch nicht von heute auf morgen zu beseitigen sind, wird die entsprechende Nachfrage auch da sein. Und die Jugendstudien zeigen tatsächlich, dass der Rechtsruck, der uns ja bis zu 19% Erstwählerinnen AfD beschert hat bei der letzten Bundestagswahl, dass die tatsächlich genau mit diesem Zukunftsverlust, mit dem Gefühl, die fetten Jahre sind vorbei, die Krise ist permanent, zu tun hat. Das heißt, es bindet sich dann ja vermutlich auch an das Modell der multiplen Krisen. Ich hätte noch mal eine kurze Rückfrage, und zwar, das heißt, Sie würden das BSW als linkspopulistisch einordnen? Absolut. Ja, aber das kann man allein schon am Russlandkrieg, also wenn Sie sich den kürzlichen Auftritt von Sarah Wagenknecht bei Lanz, glaube ich, angucken, da wird so viel mit Falschdarstellung und Fake News gearbeitet und auch versucht, das hat Sarah Wagenknecht zum Beispiel in ihrer Ansprache, Videoansprache zum 9. November letzten Jahres gesagt, das Volk wird ähnlich wenig von der Regierung ernst genommen wie in der DDR und man dürfe ja gar nichts mehr sagen, auch das wie in der DDR, und deswegen bräuchte man doch eigentlich eine neue friedliche Revolution. Und das ist nicht nur populistisch, weil es wieder ein einheitliches Volk gegen die da oben konstruiert. Es ist auch nicht demokratisch, denn in der Demokratie ruft man nicht zu einer Revolution auf, solange nicht die friedlichen Mittel der Demokratie nicht durch diktatorische Mächte aus der Kraft gesetzt sind. Insofern eindeutig eine linkspopulistische Partei, aber auch mit rechtspopulistischen Anteilen, wenn es um Migration geht. Danke für die Einordnung. Da würde ich noch gerne einmal mich rückbeziehen auf die Funktion, die diese Generation Deutschland vermutlich für die Partei und auch generell in den rechten Strukturen und Organisationen einnehmen soll. Es bestehen da ja unterschiedliche Auffassungen, ob die jetzt eher zukünftig als Kaderschmiede, also quasi als Ressource für die Mutterpartei für Nachwuchs dienen soll, oder eben eher als Massenauffangsbecken, um die AfD noch größer zu machen und quasi alle jungen, vielleicht männlichen Menschen auf TikTok zum Beispiel eine lokale Anknüpfungspunkt zu bringen. Wo würden Sie dich da einordnen? Eher Kaderschmiede oder Massenauffangsbecken? Ich kann das gar nicht sagen. Das müssen wir sehen. Also ich würde sagen, im Zweifel werden sie beides versuchen, und das wird sich vermutlich auch von Landesverband zu Landesverband unterscheiden. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Björn Höcke in Thüringen, der ein starker Polarisierer ist, dass der versucht, die Kaderschmiede zu betreiben, dass aber vielleicht andere westliche Landesverbände mehr versuchen, jetzt freundlich die Massen zu ziehen. Vielleicht sogar auch in Sachsen-Anhalt. Da gibt es ja auch die Bemühungen, so die freundlichen TikTok-Gesichter. Aber das sind auch oft nur dann, wie der Siegmund, ne? Das sind ja oft nur dann Leute an der Oberfläche, im Hintergrund wird es dann trotzdem wieder knallhart und ziehen Rechtsextremisten ihre Strippen wie Till Schneider und andere. Insofern glaube ich, es wird immer diese Doppelstrategie sein, und ob sich davon eine durchsetzen wird, kann ich nicht beurteilen. Das werden wir dann wahrscheinlich ja auch mitbekommen im Laufe der kommenden Monate. Der Neugründungsprozess steht ja Ende diesen Monats am 29.11. an. Da frage ich mich persönlich und ja auch ganz viele andere Menschen aus der Gesellschaft, was können wir tun, um vielleicht auch vor allem diese Jugendlichen zu erreichen, um gegen eine Faschistisierung anzuwirken? Und da Sie ja aus dem Bereich der Didaktik kommen, wie könnte Schule ein wirkmächtiger, demokratiebildender Raum werden? Oder ist er es vielleicht schon? Ja, manche Schulen sind das schon. Die sind sehr resilient. wenn sie es selber schaffen, den Schülerinnen und Schülern ein Gefühl dafür zu geben, ein demokratischer Gestaltungsraum zu sein, trotz Notengebung, trotz Hierarchien und so weiter. Das geht. Es gibt natürlich auch noch die klassische preußische Buchschule mit 45-Minuten-Takt, da wo viel Frusterfahrung herrscht. Und das verstärkt natürlich die Erfahrung, die vor allem junge Männer aus ihren autoritären Elternhäusern mitbringen und bestärkt sie darin, irgendwie die Unterdrückten zu sein, die sich jetzt wehren müssten. Und das passiert eben häufig, indem man sich dem nationalistischen Gedankengut anbiedert und dadurch sich selber erhöht. Ja, also es müssen Demokratieerfahrungen sein. Das heißt, wir brauchen tatsächlich einen Unterricht, der es schafft, vor allem dieses Vorurteil, man darf ja gar nichts mehr sagen, wenn man einfach nur Widerspruch erfährt, also hier zu zeigen, dass Widerspruch erfahren, also da auch Ambiguitätstoleranz zu haben, da resilient zu werden, zum demokratischen Gedanken dazugehört. Also wirklich miteinander streiten, moderiert von den Lehrerinnen, das passiert noch immer viel zu selten, auch in Sachsen-Anhalt. Und wir brauchen also hier die Erfahrung, dass Demokratie im Kleinen heißt, ich darf meine Werte haben, aber die gelten immer nur so weit, wie ich die Werte von anderen nicht mit den Füßen trete. Und dann muss ich auch bereit sein, Frust einzustecken, wenn da jemand mit guten Gründen widerspricht. Und natürlich die Arbeit an Fakten. Was sind Fake News? Wie recherchiert man sinnvoll? Wie widerlegt man denn zum Beispiel Sarah Wagenknechts unsägliche Positionen zu Russland, das als armes Opfer dargestellt wird und so weiter und so fort? Inwiefern müsste sich die Didaktik an Schulen und Hochschulen denn ändern, um demokratisches Denken auch besser zu verankern? Ja, ich denke, an Hochschulen sind wir da schon ganz gut dabei. Auch da können wir natürlich immer wieder drüber streiten mit Ihnen, den Studierenden, wo noch weitere Freiräume erkämpft werden können und das Bachelor-Master-System zu eng ist. Aber in der Schule, habe ich ja angedeutet, müssen Schulen sich radikal öffnen und auch weg von einem Ziel des 19. Jahrhunderts. Wir haben in Halle Schulen, die jetzt wirklich anfangen, was in der Reformpädagogik seit über 100 Jahren gefordert wird, Epochenunterricht zu machen, also wirklich vertiefend zu arbeiten und auch Noten abzuschaffen oder zumindest noch sehr selten zu geben und nur in den höheren Klassen projektartig zu arbeiten und Ähnliches. Und vor allem tatsächlich nicht nur die Schülerinnen und Schüler zu Respekt zu verpflichten, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer. Und da müsste man auch nochmal ganz anders Kontrollinstanzen einziehen, denn Lehrerinnen und Lehrer sind tatsächlich ja immer noch die absolutistische Könige und Königinnen im Unterricht. Das machen viele, viele sehr gut. Ich bilde ja jetzt seit 20 Jahren Lehrerinnen aus und weiß auch bei vielen, was aus denen wird. Und die machen einen super Job. Aber die erzählen mir dann wiederum von Kolleginnen, die in der alten preußischen Prügelschule stecken geblieben sind, außer dass sie nicht mehr prügeln können. Und da ist wirklich in der Schulkultur ist sehr viel zu tun. Und nach meiner Erfahrung steht und fällt das mit den Schulleitungen. Da ist tatsächlich zentral, dass die ihre Schule zu einem demokratischen Ort machen können. Das können sie nicht ohne das entsprechende Kollegium, was zusammenarbeitet. Aber andersrum scheitern Kolleginnen immer wieder daran, wenn eine Schulleitung sich dem sperrt. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch ganz viel Raum in sehr, sehr vielen Schulen, um dort wirksamer gegen rechtsextremes Gedankengut vorzugehen. Sind überhaupt Schulen und Unterricht überhaupt fähig, aus Menschen Demokratiebefürworter und Demokratinnen und Demokraten zu machen? Oder brauchen wir da auch andere Wirkhebel? Wenn ja, welche könnten das sein? Sie hatten ja bisher nur nach Schule gefragt. Schule hat da sehr wenig Macht, weil die Elternhäuser viel stärker sind. Und vor allem, wenn dann die Schule tatsächlich mehrheitlich Jugendliche aus unterprivilegierten Milieus hat, die auch entsprechend autoritär geprägt sind, kann Schule kaum was erreichen. Wir wissen, dass Jugendliche vor allem über Vorbilder lernen. Und das können eben auch in ihrem Dorf, in ihrer Kleinstadt eben rechtsextremistische Vorbilder sein. Und wenn die AfD auf dem Land dann entsprechend quasi den Sozialstaat übernimmt, wenn sie die Jugendzentren betreibt und irgendwelche Grillfeste macht und identitätsstiftende Action, dann kann da Schule kaum gegen anarbeiten. Zumal wir natürlich dann in manchen Schulen auch wiederum unter den Lehrerinnen auch Sympathisantinnen der AfD haben. Nee, also wir brauchen hier natürlich entsprechend auch die ja, man spricht auch von den Teilstrategien, also eine politische Arbeit im Konsens der Demokratinnen, die tatsächlich die strukturellen, infrastrukturellen und sozialen Probleme löst, die den Menschen auch das Gefühl geben, nicht gehört zu werden, ohnmächtig zu sein, dass das Geld irgendwie nicht da ist und dass das angeblich irgendwelchen Geflüchteten oder Sozialhilfeempfängerinnen in den Rachen gesteckt würde und man deswegen AfD wählen sollte, damit man endlich wieder mehr bekäme, was aber nicht stimmt. Also es muss sehr viele politische Änderungen geben und vor allem einen Zusammenhalt der demokratischen Parteien von Linkspartei bis CSU und das BSW, naja, wo es sein muss, ist es das kleinere Übel, aber die zähle ich da wirklich nur halb dazu, zu dem Kanon der demokratischen Parteien. Zu den demokratischen Parteien gehören natürlich auch Wählerinnen und Wähler, die diese Parteien wählen. Was könnte die Zivilgesellschaft denn gegen diese Neugründung oder es geht ja weniger um die Neugründung, sondern eher darum, dass die Jugend vor allem mit rechtsextremistischem Gedankengut ausgesetzt wird. Was könnte die Zivilgesellschaft dagegen tun? Die Demos gegen Rechts, die eigentlich Demos gegen Rechtsextremismus heißen müssten von letztem Januar, also letztes Jahr, sowas müsste es viel häufiger geben. Zivilcourage, wirklich aufstehen, bestimmte Dinge nicht zuzulassen und zu zeigen, dass wir selbst in Sachsen-Anhalt die Demokratinnen noch mehr sind und auch den Zusammenhalt der Demokratinnen zu sagen, es ist uns gar nicht so wichtig, jetzt irgendwie sehr stark Positionen für oder gegen irgendwelche woken Positionen zu übernehmen, für Gender-Sternchen, für Transmenschen und so weiter. Lasst uns mal darüber nicht streiten. Minderheitenschutz, die haben das Recht, so zu leben. Die einen finden das gut, die anderen finden das vielleicht ekelhaft. Das dürfen sie auch, solange sie ihnen die Rechte lassen. Lasst uns gegen die viel größere Gefahr kämpfen und die kommt von rechts. Das war Andreas Petrik im Gespräch mit Radio Korax über die Neugründung der AfD-Jugendorganisation. Petrik ist Sozial- und Politikwissenschaftler und außerdem Professor für Dialektik an der Universität Halle. Wir haben mit ihm über politische Identität bei Jugendlichen geredet, aber auch über Männlichkeitsbilder im Populismus und was politische Bildung in Deutschland braucht. Wir kommen jetzt dann langsam ans Ende von unserem schönen Widerhall. Im Anschluss hört ihr Schwarzkehlchen im Umweltmagazin. Schwarzkehlchen gibt es aktuelle Kurznachrichten und Beiträge zu Umwelt- und Naturschutz. Manchmal Interviews und ausgewählte Musik. Lasst euch überraschen. Ja, wir gehen jetzt zurück ein paar Jahre im Hip-Hop-Game. Jetzt sind wir wieder bei Hip-Hop gelandet. Was willst du machen? Wir hören jetzt Sixten mit Bonkzimmer, einem Song, der die Jugend von manchen geprägt hat, auch von mir. Ich habe es vielleicht ein paar Mal zu ernst genommen. Mittlerweile bin ich auch wieder runter von diesem Film. Genau, viel Spaß. Und im Anschluss hören wir dann noch eine Dankeshymne an euch, dass ihr mir zugehört habt. Ihr könnt euch denken, wo ich bin, wenn ihr mich sucht. Hier macht alles einen Sinn. Hier geht's mir gut. Ich bin den ganzen Tag im Bonkzimmer. Was ich gerade mache, ich chill im Bonkzimmer. Warst du einmal da, gibt's kein Zurück. Hier kommst du wieder klar und findest Glück. Den ganzen Tag im Wohnzimmer. Was ich grad mach, ich chill im Wohnzimmer. Meine Augen rot, Gras grün, Zähne gelb, Lunge schwarz. Hab den ganzen Tag rumgeharrt, bis ich Hunger hab. Fress, Fleisch, Süßland. Ich hab Bock auf Süßkram, lass mal was bestellen. Oder hast du was im Kühlschrank? Das ganze Zimmer verraucht mit dem allerbesten Kraut. Meine Longpaste verbraucht und das Feuerzeug geklaut. Aber das kennst du auch. Hotbox, wehe, du machst das Fenster auf. Hase liegt in der Luft, ich bade in diesem Duft. Tagelang im Wohnzimmer und tagelang gewufft. Babamäßiges Busch, laber nicht so'n Stuss, Lass dich fallen und vergiss deinen Frust. Leg die Beine hoch und genieß deinen Tag. Flugmodus an, bin für keinen am Start. Mit den Gramm-Ott 1A, ich habe 99 Probleme, aber keins mit Gras, yeah. Ihr könnt euch denken, wo ich bin, wenn ihr mich sucht. Ihr macht alles einen Sinn. Mir gut, ich bin den ganzen Tag im Bord. 20 Grad nach, ich chill im Wohnzimmer. Ich dreh holländisch wie die Produzenten von New Kids. Keine Freunde, aber mein Drogenhändler besucht mich. Dein Joint so dünn wie ein Q-Tip, mein Joint so dick, dass du blutest. Ich lade dich ein in mein Bonzimmer, bring Pizza mit, wenn du cool bist. Ich kann durch den Rauch das Universum sehen, wie sich alle kleinen Menschen auf der Erde bewegen. Hin und her laufen, zur Arbeit nach Hause, warten und kaufen im Ameisenhaufen. Kriege und Waffen, die reichen an der Macht für Intrigen und Lügen. Keine Zeit, ich muss puffen, sie lieben sich nur, wenn sie die gleichen Dinge hassen. Deshalb lieg ich hier rum, es gibt nichts Geiles zu verpassen. Nur Angstalarm im Hamsterrad, wie sie trotzdem noch alles beschönigen. Miese Jobs im Bienenstock, doch sie opfern ihr Leben der Königin. Hart, Liebe und was zu bauen, sie denken, wir kiffen, weil wir blöde sind. Lass mal Gras über die Sache rauchen, wir fühlen uns einfach wohl in dieser Höhle drin. Sie entscheiden sich lieber im Blut zu baden, immer noch leichter als gute Taten. Und wohin das Ganze führt, ist eine gute Frage. Deshalb chill ich da, wo ich doch meine Ruhe habe. Schreib Songs immer im Bonzimmer und vom Ding her ist das Bonzimmer noch besser als Sex, denn ich komm immer, ich bekomm Kinder im Bonzimmer. Lol. Ihr könnt euch denken, wo ich bin, wenn ihr mich sucht. Hier macht alles einen Sinn, hier geht's mir gut. Ich bin den ganzen Tag im Bonzimmer. Was ich grad mach, ich chill im Bonzimmer. Und warst du einmal da, gibt's kein Zurück. Hier kommst du wieder klar und findest Glück. Den ganzen Tag im Bonzimmer. Radio Kurax 95.9. Vielen Dank fürs Zuhören. Hä? Radio Kurax 95.9. Hä? This is Radio Kurax 95. Radio Kurax 95.9.